Rüstem Bey und Leila Hanım. Rüstem Bey sitzt im Seramlik seines Konaks, raucht und lauscht seinen Uhren. Er hat eine Unzahl davon gesammelt, denn in diesem Land gibt es nicht viel, was man kaufen kann, und es ist das übliche Mittel, mit dem die Reichen ihren Wohlstand zeigen. Im Lauf der Zeit haben die Uhren sich insgeheim in ihrem Rhythmus angeglichen. Und in stilleren Zeiten, wenn das Getriebe der Stadt vorüber ist, wenn die Bülbüls verstummen, erfüllt das gleichmäßige Ticken der Uhren das fast leere Haus wie der Pulsschlag eines großen mechanischen Herzens, das exakt den Rhythmus des verstreichenden Lebens misst. Rüstem Bey spürt, dass sein Leben in fremde Bahnen geraten ist, aber er lässt sich davon nichts anhaben. Allen Bedenken zum Trotz findet er alles an Leila bezaubernd und erfrischend. Und das Einzige, worunter er leidet, ist die Steifheit seines eigenen Benehmens, die so gar nicht zu ihrem Überschwang und ihrer Lebensfreude passt. Im Augenblick ist sie im Haremlik und kommandiert glücklich die Diener, lässt dieses hier hinstellen, das dort fortnehmen, jenes ein kleines Stück zur Seite rücken. Sie räkelt sich auf den üppigen Matratzen, nascht Lukumi und kämmt sich das Haar. Und als er sie für ihre Trägheit tadelt, sieht sie ihn nur übermütig an und sagt, ich bin nicht faul. Ich nehme das Nichtstun sehr ernst. Er denkt daran zurück, wie er zum zweiten Mal zu Kardelens Wohnung gekommen war, wie vereinbart in Begleitung seiner Diener und zweier besonders hünenhafter Träger und die ganze Gasse zugestellt mit Leilas hoch aufgetürmten Besitztümern fand. Leila ist mit ihren Sachen beschäftigt, und Kardelen zieht ihn mit ernster Miene beiseite und sagt, »Nimm mir diesen Ratschlag nicht übel, aber du wirst bei Leila nichts erreichen, wenn du sie drängst. Lass ihr Zeit, bis sie von sich aus kommt, und sie wird die vollkommene Geliebte sein, das verspreche ich. Wenn du sie aber drängst...« Kardelen erschaudert dramatisch und rollt mit den Augen. »Das wird eine Katastrophe. Vergiss nicht, dass sie noch Jungfrau ist. Und sie ist deine Geliebte, nicht deine Frau, also solltest du sie auch nicht wie eine behandeln. Eine Ehefrau ist ein Mittelding zwischen Sklavin und Zuchtstute. Aber ein Geliebte, das ist der Rosenduft, der in einer Sommernacht zwischen den Jalousien hereinweht. Sie sollte eine Halbgöttin für dich sein.« Kardelen breitet die Hände, als wolle sie selbst das Göttliche verkörpern. »Du solltest es nicht einfach als Selbstverständlichkeit ansehen, dass Leila dich vergöttern wird und dass sie sich dir früher oder später hingibt. Es ist eine Frage des Vertrauens.« »Vertrauen?« »Oh ja, nichts beeindruckt Frauen mehr als das.« Er kann nicht leugnen, dass er sich schon Gedanken gemacht hat, wie er dies heikle Thema angehen soll. Er kann nicht schlafen, weil er immer nur das Bild ihres nackten Leibes vor sich sieht und er sehnt sich danach, sie von Neuem so zu sehen. Er stellt sich vor, wie er sie liebt und weiß nicht, wie er es anstellen soll. Er ist kein gewalttätiger Mensch und der Gedanke, dass Leila Herrin über ihren Körper bleiben soll, beruhigt ihn eher. Aber ein wenig enttäuscht ist er auch, dass er so weit gereist ist, so viel Geld ausgegeben, solche Anstrengungen unternommen und nun doch nur ein Geschäft ohne Garantie gemacht hat. Er kann ja nicht wissen, dass Kardelen Leila streng ermahnt hat, mit der Gewährung ihrer Gunst nicht zu lange zu warten. »Sonst gibt's wieder ein Fiasko, das kannst du mir glauben, und diesmal helfe ich dir nicht aus der Patsche. Vergiss das Fläschchen nicht.« Oben auf dem Stoß von Leilas Besitztümern steht ein Weidenkäfig, aber es ist kein Vogel darin, sondern eine Katze. »Was ist denn das?« fragt Rüstem Bey. »Eine Katze«, antwortet Leila. »Von einer Katze war nie die Rede«, sagt Rüstem Bey. »Das ist Pamuk, meine Katze.« »Von einer Katze war nie die Rede«, sagt Rüstem Bey noch einmal. Er mag keine Katzen und hat nie verstanden, was Leute an ihnen finden. Ihr nächtliches Geschrei kostet ihnen fast genauso viel Schlaf wie die Nachtigallen. »Ich habe ein zahmes Rebhuhn«, fügt er hinzu. »Wir sorgen dafür, dass sie sich nicht in die Quere kommen«, antwortet Leila mit strahlendem Lächeln. Kardelen vermittelt. »Ohne ihre Katze wäre sie nicht glücklich.« Sie hebt die Augenbrauen und nickt vielsagend. Rüstem Bey kommt es vor, als wolle sie ihm zu verstehen geben, dass er wohl kaum damit rechnen könne, dass sie ihm ihre Gunst gewährt, wenn er ihr zuvor ihre Katze nähme. Die Uhren schlagen und Rüstem lässt die Rückreise nach Smyrna auf einem kleinen italienischen Boot Revue passieren, wobei sie in der Kabine für die Frauen bleibt und er mit den Männern auf Deck. Den Tag über sitzen sie verlegen nebeneinander auf Deck. Er macht beiläufige Bemerkungen über das Wetter oder den Seegang und weist auf Ansiedlungen an der Küste, die er zu dieser oder jener Stadt erklärt. In Smyrna kaufen sie Stoffe. Sie kaufen Tränke und Tinkturen, Kosmetika, Salben, Pillen und Pflaster, vieles davon Dinge, von denen er noch nie gehört hat, von denen sie ihm aber versichert, dass sie sie braucht. Er schenkt ihr eine Stirnkette mit Goldmünzen. Und sie ist so glücklich und dankbar, dass sie ihm die Wangen dafür streichelt. Er hört ihr mit Begeisterung zu, wenn sie spricht, denn ihr Akzent ist so bezaubernd. Auch sie mag seinen Tonfall. Sie wünscht nur, er wäre nicht immer so ernst. Rüstem Bey und Leyla wohnen im türkischen Viertel, denn dort fühlt der Aga sich eher zu Hause und das Essen ist besser. Die Griechen kochen alles zu lange und sie verstehen nichts von Gewürzen. Rüstem Bey findet ein Lokal, in dem sie in einem Separé zusammen essen können, und zur beiderseitigen Erleichterung stellen sie fest, dass sie beide große Knoblauchliebhaber sind. Sie tragen dem Wirt auf, alles damit zu würzen. »Alles?« fragt der Patron und kommt mit einem Krug Wasser, auf dem eine Knoblauchzehe schwimmt. Leyla hält sich die Hand vor den Mund und lacht. Und einen Augenblick später hat auch Rüstem Bey seine schwermütige Natur überwunden. »Eines Tages«, sagt Leyla, »koche ich dir ein Mahl mit so viel Knoblauch, dass in der ganzen Provinz keiner mehr zu haben ist.« Gut gelaunt kehren sie zu seiner üblichen Unterkunft zurück, einem kleinen Kahn, in dessen von Feigenbäumen beschattetem Innenhof Rosmarin und Rosen wachsen. Die letzte Etappe der Reise ist nicht gerade ein Vergnügen. Andere Männer in der Karawane reiten auf einem Esel und lassen die Frauen hinter sich hergehen, oder sie reiten ein Kamel und haben die Frau auf einem Esel neben sich. Aber Rüstem Bey weiß auf Anhieb, dass Leyla nicht bereit wäre, mehrere Tage lang hinter einem Reittier herzugehen, und auch nicht mit einem Esel zufrieden wäre. Es ist seltsam, wie beklommen er wird, wenn es um sie geht. Immer überlegt er, wie sie wohl reagieren wird, was sie von etwas halten, ob es ihr gefallen wird. Bei Tamara hat er das nie getan. Aber die war ja auch nur seine Frau. Er mietet ein hübsches kleines Kamel für sie und ein größeres für sich. Für ihr Gepäck braucht er mehrere Esel und einen Treiber dazu. Trotz all dieser Bemühungen um ihr Wohlergehen ist sie auf der ganzen Reise schlecht gelaunt. Tagelang hoch oben auf einem Kamel zu schwanken und zu schaukeln, ist nicht gerade das, was sie unter Luxus versteht, auch wenn sie das Gefühl der Überlegenheit, das sich einstellt, wenn man auf einem Reittier sitzt, genießt. Nahe Eskibatsche oder Paleoperiboli, wie die alten Griechen es nannten, macht Rüstem Bey sie auf die Mohnblumen aufmerksam, die allesamt ihre Farbe von leuchtendem zu blassrot gewechselt haben, ohne dass jemand sagen kann, warum. Eine Information, die Leyla mit vollkommener Gleichgültigkeit aufnimmt. Sie sind an der Stelle angelangt, an der der Weg ganz unvermittelt in den stillen, duftenden Kiefernwald abtaucht. Und noch im selben Augenblick, in dem man hineinkommt, spürt man schon den Frieden, die Göttlichkeit der Natur. Mit einem Male treten die Hufe des Esels auf weiche Piniennadeln statt auf Stein. Das Sonnenlicht bricht sich im Halbschatten und Vögel singen. Dieser friedlichen Stimmung wegen begraben die Muslime ihre Toten hier, in weißen Gräbern, die überall zwischen Bäumen verstreut sind. Rüstem Bey legt die Hand auf die Kruppe seines Kamels und lässt es innehalten, und er sagt zu Leyla, »Hier werden auch wir eines Tages liegen, wenn wir tot sind.« Sie betrachtet die hübschen Gräber, die alten darunter eingesunken schief und krumm, die frischen makellos und aufrecht, bemalt mit einem Turban für die Männer und einer Tulpe für die Frauen, und sie spürt eine Beklemmung in der Brust. Sie hat sich nie groß um ihren Glauben gekümmert. Sie ist als Christin geboren, etwas, das sie von nun an verbergen muss, aber sie weiß nichts darüber, nichts außer dem Aberglauben, den alle haben. Sie überlegt, wie lange sie wohl die Muslimin und die Tscherkessin spielen kann. Sie blickt hinüber zu Rüstem Bey und eine kleine Knospe der Zuneigung blüht in ihr auf. Sie spürt auch etwas wie Furcht. Sie weiß, eines Tages wird sie ihn glücklich machen wollen. Am anderen Ende dieses elysischen Pinienwaldes finden sich die Ruinen eines Tempels, der einmal Leto, Artemis und Apoll geweiht war. Die Erdbeben haben das, was von dem Marmortempel noch bleibt, einsinken lassen. Und jetzt liegen die Überreste knietief im klaren, grünen Wasser, in dem sich Frösche und Schildkröten selbstvergessen tummeln. Darüber huschen die Schwalben und die braunen und roten Libellen. Rüstem Bey und Leila erblicken Mohammed, den Blutegelsammler, mit seinem schmutzigen Turban klatschnass auf einer Decke, die er auf dem rauen Gras ausgebreitet hat. Leila stößt einen Schreckensschrei aus, denn an seinen entblößten Beinen hängen, wie das Fell eines Fauns, dutzende schwarzer, glitzernder Blutegel. Mohammed hebt die Hand zum Gruß und ruft »Salam alaikum«. Er wird warten, bis die Egel sich an seinem Blut vollgetrunken haben. Dann fallen sie auf die Decke, er hält sie in dem feuchten Tuch am Leben, und wenn er genug beisammen hat, zieht er nach Smyrna und verkauft sie an die griechischen Ärzte dort. Karatavuk und Mehmetschik beugen sich über den Rand des Teiches und füllen ihre Vogelflöten mit Wasser. Drosula und Philothei stehen Hand in Hand dabei und sehen ihnen zu. Philothei lächelt Leila an, denn sie ist die schönste, fremdartigste Frau, die sie je gesehen hat. Und Leilas Herz schmilzt dahin. Am Abend, als sie nach dem Essen auf Divanen liegen, einander gegenüber, mit Ausnahme von Pamuk, die sich unter dem niedrigen Tisch versteckt, sagt sie zu Rüstem Bey, »Ich brauche eine Dienerin. Erinnerst du dich an das Mädchen oben am Wasser? Nicht die hässliche, die schöne. Die möchte ich haben.« Rüstem Bey sieht sie an, sie lächelt zurück, und ihre Schönheit umstrahlt ihr Gesicht wie ein Heiligenschein. Er sagt, »Die Hässliche und die Schöne sind immer zusammen. Ich habe schon überlegt, ob sie Schwestern sind.« Nicht zum ersten Mal geht ihm durch den Kopf, dass eine Geliebte ein kostspieliges Vergnügen ist. Ich bin Philothei. 7. Ich habe niemandem davon erzählt, niemandem außer Drosula und Leila Hanim. Meine Mutter hat Rachel gekocht und mir war ein bisschen schlecht, weil ich zu viel davon gegessen hatte. Sie nahm immer besonders viele Trauben und auch mehr Zucker als andere und ich hatte mir sehr viel aufs Brot getan, weil es an diesem Tag frisches Brot gab. Und jetzt war mir übel. Ich ging nach draußen, um frische Luft zu schnappen und es wurde gerade dunkel und fing an zu regnen und alle waren nach drinnen gegangen und überlegten, ob es schon Zeit war, die Lampen anzuzünden. Und die Nachtigallen begannen zu singen. Und auf der Straße waren nur noch Katzen. Da stand plötzlich Ibrahim neben mir und ich war erschrocken und er sagte, »Schnell, lass mich deine Hand küssen.« Und ich sagte, »Da ist Marmelade dran.« Und da sah er sich schnell nach allen Seiten um, dann nahm er meine Hand und leckte mir die Marmelade von den Fingern. Und hinterher zitterte ich am ganzen Leib und war stundenlang ganz benommen. Und ich konnte mir die Hände nicht waschen, weil ich die Spuren seiner Zunge nicht abwaschen wollte. Mustafa Kemal, 8. Bei der Ausbildungskompanie der 3. Armee, der Mustafa Kemal jetzt angehört, stößt er mit seinen neumodischen Ideen und seiner beißenden Kritik zwar anfangs auf Widerstand im Kreis der konservativen Kollegen, aber die Offiziersschüler beeindruckt er durch anschaulichen Unterricht und die geradezu übernatürliche Fähigkeit, trotz nächtlicher Saufgelage jeden Morgen pünktlich und allem Anschein nach ausgeruht zum Dienst zu erscheinen. Die Deutschen unterstützen die Osmanen mit ihrem militärischen Sachverstand. Mustafa Kemal empfindet weder Sympathie für sie, noch vertraut er ihnen, aber er sieht ihre hervorragenden Soldaten und will möglichst viel von ihnen lernen. Er prophezeit, eines Tages werde es eine türkische Armee geben, keine osmanische. Und sie werde die Retterin der Nation sein. Oberst von Anderten erzählt er, die türkische Armee habe erst dann ihre Aufgabe erfüllt, wenn sie die Türkei von ihrer Rückständigkeit befreit habe. Trotz aller Erfolge ist er seinen Vorgesetzten weiterhin ein Dorn im Auge. Bei Beförderungen wird er übergangen. Mustafa Kemal ist verbittert. denn er ist sicher, dass er zu großen Berufen ist, er weiß nur nicht, wie es dazu kommen soll. Er steht nicht an der Spitze der Revolution und seine Mitrevolutionäre sind Stammtischtheoretiker, Schwätzer und Träumer. Sie arbeiten in der Geborgenheit eines komplexen Systems von verborgenen Kanälen, einer Welt der Losungsworte und heimlichen Schwüre und verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, gegeneinander zu intrigieren. Mustafa Kemal sehnt sich nach Offenheit. Er will klar umrissene Ziele formulieren und zielstrebig ansteuern. Mustafa Kemal will das politische System von Grund auf reformieren, und wie seine spätere Laufbahn zeigen wird, hat er genau verstanden, was Rousseau meinte, als er sagte, man müsse ein Volk zur Freiheit zwingen. Mustafa Kemal will die Türkei zu einem modernen westlichen Staat machen. Nach und nach findet er Menschen, die diese Meinung teilen, und seine Vorgesetzten schöpfen Verdacht. Sie ziehen ihn vom Kommandoposten an der Spitze seines Regiments ab und versetzen ihn zum Generalstab in Istanbul, wo sie ihn besser im Auge behalten können. Das Schicksal kommt ihm zu Hilfe, in Gestalt der westlichen Großmächte, deren Größenwahn in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreicht. Großmütig beglücken sie die rückständigen Völker der Erde mit den Segnungen der westlichen Zivilisation, gleich ob die es wollen oder nicht. Und leider genau ohne die demokratischen Institutionen, die den eigentlichen Wert der westlichen Welt ausmachen. Deutschland schickt ein Kanonenboot nach Agadir, die Franzosen sind empört und bei den anschließenden Verhandlungen einigt man sich, dass Frankreich Marokko bekommen soll und Deutschland dafür ein Stück Kongo. Die Italiener schmollen, weil sie nicht mit von der Partie sind und annektieren kurzerhand Tripoli und die Cyrenaika. Leider, aber dem Aufstieg von Mustafa Kemal durchaus förderlich, beides osmanische Besitzungen. Das Osmanische Reich muss in den Krieg ziehen, und der schneidige, tapfere, wenn auch nicht allzu intelligente Enver Pascha wird mit einem schmucken Offizierskontingent nach Tripoli entsandt. Im Exil auf Kefalonia denkt Drusulla an Leila und Philothei zurück. Du musst es einer alten Frau nachsehen, wenn sie in Erinnerungen schwelgt. Und es ist ein Witz, wenn ich von Schönheit rede. Aber wir Frauen haben doch unsere Geheimnisse, nicht wahr? Und die müssen wir weitergeben, damit sie nicht verloren gehen. Ich bin viel zu alt, um schön zu sein, und anders als die meisten war ich vom ersten Tage an hässlich. Aber ich kann dir doch wenigstens erzählen, was Leila Hanim zu Philothei und mir gesagt hat. Lass mich überlegen. Ich stand mit Philothei an dem Teich mit den Ruinen, und wer kommt da vorbei? Rüstem Bey auf einem Kamel mit einer kleinen Eselskarawane. Und gleich hinter ihm auf einer schmucken jungen Kamelstute kam eine Frau, sie war hübsch. Die Frau meine ich, nicht das Kamel. Und sie hatte etwas an sich, was einen zum Lächeln brachte, wenn man sie nur ansah. Man merkte gleich, dass sie ein gutes Herz hatte. Na, jedenfalls fiel ihr Philothei gleich auf, schon an dem Tag, an dem sie in unser Städtchen kam. Wir standen an dem versunkenen Tempel, und sie und Philothei lächelten sich an. Ich weiß es noch genau, denn es war, als ob die beiden einander irgendwie erkannten. Der Fluch der Schönheit nehme ich an, oder vielleicht auch der Segen. Sie bat Rüstem Bey, ob sie sie als Zofe haben könne, und so schickte Rüstem Bey einen Diener zu Charitos. Wir waren einfach nur kleine Mädchen, wir hatten von nichts eine Ahnung. Und ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass das Angebot nur für Philothei galt und dass ich nicht mitkommen sollte, als Philothei sich im Konak des Agas zur Arbeit meldete. Wir gingen an die Hintertür und zogen unsere Schuhe aus und traten einfach ein. Damals folgte Ibrahim ja Philothei schon überall hin und Gerasimos lief mir nach. Aber wir waren noch so jung, es war alles ganz unschuldig. Und die Jungs mussten natürlich draußen bleiben. Manchmal warteten sie stundenlang, zeichneten mit einem Stöcklein Bilder in den Sand, versuchten Heuschrecken zu fangen, aber soviel ich weiß, haben sie nie ein Wort miteinander gesprochen. Ist das nicht merkwürdig? Sie waren ganz anders als Karatavuk und Memetschik, die den ganzen Tag über Vogel spielten und alle möglichen Streiche ausheckten. Es lag wohl daran, dass sie unseretwegen gekommen waren und eigentlich keine Freunde waren. Wir waren gleich hinter der Tür stehen geblieben und wussten nicht, was wir jetzt machen sollten. Und da kam Leila Hanim selbst aus dem Haremlik und als sie uns sah, stieß sie einen kleinen, entzückten Schrei aus. In der Hand hatte sie eine unglaublich lange Zigarettenspitze. Sie war so lang wie dein Arm und am Vorderende glomm eine winzig dünne Zigarette, wie sie sie immer für sich drehte. Ich glaube, die Spitze war so lang, damit man keine gelben Flecken an Haaren oder Händen bekam. Sie küsste Philothea auf beide Wangen und dann lehnte sie sich zurück und blickte zu mir herunter. »Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass ihr zu zweit kommt«, sagte sie. »Sie muss wohl an meinen Augen gesehen haben, wie mir zumute war, und das werde ich ihr nie vergessen, das Zeichen ihres guten Herzens.« Denn plötzlich beugte sie sich nieder, fasste mein Gesicht in beide Hände und küsste mich ebenfalls, hässlich und ungewollt, wie ich war. Ihre Lippen waren so weich, und sie roch nach etwas, das einen so beschwingt machte, als hätte man Wein getrunken. Wenn ich es heute überlege, kann ich schon verstehen, dass Rüstem Bey sie vergötterte. Na jedenfalls, sagte Leila Hanim etwas in einer fremden Sprache, und wir standen beide nur da und sahen sie mit verdutzter Miene an. Dann sagte sie, ich dachte, die Leute hier wären Griechen. Wir waren verlegen und wussten nicht, was sie damit sagen wollte, und dann fragte sie, spricht denn kein Mensch hier Griechisch? Der Schulmeister spricht es, antwortete Philothei. Und Pater Christophoros, der kann auch Griechisch. Eine Schande ist das, seufzte Leila Hanim. Ich hatte mich so darauf gefreut, dass ich mit euch Griechisch reden kann. Sie sah wirklich traurig aus. Dann sagte sie zu Philothei, weißt du, warum ich dich angestellt habe, meine Kleine? Philothei wusste nicht einmal, dass sie angestellt worden war. Woher sollte sie das auch wissen? Sie wusste nur, dass sie von nun an einen großen Teil ihrer Zeit mit Leila Hanim verbringen sollte. Sie schüttelte den Kopf und Leila Hanim sagte, weil du so hübsch bist. Wenn ich dich in meiner Nähe habe, werde ich mich unbeschwerter fühlen. Deine kleine Freundin kannst du ruhig mitbringen, aber ich glaube nicht, dass Rüstem Bey ihr auch etwas bezahlen wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass Philothei je irgendwelche Aufgaben gehabt hätte in der Zeit, in der sie Leila Hanims Dienerin war. Sie gingen zusammen in den Hammam, an den Nachmittagen, die den Frauen vorbehalten waren, und wenn sie zurückkamen, konnten sie beide kaum noch gehen, so erschöpft waren sie von den Dampfbädern und den Massagen, die man dort bekam, und ihre Gesichter glühten. Es war gemütlich im Hammam, ein wunderschöner Ort. Und die Frauen saßen einfach beisammen, alle nackt, seufzten und stöhnten in der Hitze, tauschten Klatschgeschichten aus. Und sie konnten sicher sein, dass nie ein Mann hereinkommen würde und fragen, wo das Essen bleibt. Und ich sagte noch etwas. Die älteren Frauen kamen hin und suchten sich die hübschesten Mädchen aus, als Frauen für ihre Söhne. Jedenfalls ist Leila Hanim mit Philothei in den Hammam gegangen, und es gab zwar einige, die nicht mit Leila sprachen, weil sie ja nach ihren Maßstäben eine Hure war, aber Leila hat nie Anstoß genommen, denn sie hatte Philothei zur Gesellschaft. Jetzt habe ich vergessen, wovon ich gesprochen habe. Ah ja, davon, was Schönheit ist. Wir kamen also eines Tages aus dem Hammam, alle drei glühten wir und dufteten nach Rosenwasser und fühlten uns pudelwohl, und dann waren wir wieder in Leilas Haremlik, und sie kämmte Philothei das Haar, das von dem Bart schwer zerzaust war. Ganz unvermittelt fragte sie, findest du mich schön? Es war eine verblüffende Frage, aber Philothei antwortete ohne zu zögern, oh ja. Eine große Schönheit? Eine große, große Schönheit, sagte Philothei, die auf ihrem Knie saß. Philothei und Leila liebten einander, da bin ich mir sicher. Und wenn man jemanden liebt, findet man ihn ja immer schön, selbst wenn es in Wirklichkeit nicht stimmt. Und Leila Hanim beugte sich vor und flüsterte, »Dann verrate ich dir ein Geheimnis.« Sie legte den Finger an die Lippen und setzte eine Verschwörermiene auf. »Erzähl schon«, drängelte Philothei, »erzähl, erzähl, was für ein Geheimnis?« »Du versprichst, dass du es niemandem verrätst.« »Versprochen.« »Also, mein Geheimnis ist, dass ich eigentlich gar nicht schön bin.« Sie sah uns ein wenig spöttisch an und wartete, was wir dazu sagten. Wir saßen nur mit offenem Munde da, denn das stimmte einfach nicht. Aber halb glaubten wir es ihr doch, weil sie es ja selbst gesagt hatte, und wir konnten uns überhaupt nicht erklären, warum wir das nicht gesehen hatten. Kindern kann man praktisch alles erzählen, sie nehmen alles ernst. Das ist das Geheimnis, das ich euch verraten will. Wenn ihr schön sein wollt, dann redet euch ein, dass ihr schön seid, so lange, bis ihr selber daran glaubt, und dann wird es wahr. Sie sah, dass wir das nicht verstanden, und lächelte still vergnügt. Ich sage euch, wie man eine schöne Frau wird. Als erstes müsst ihr wissen, dass das Schönsein ein Beruf ist. Wenn ihr Jungs wärt, könntet ihr Bauer werden oder Soldat oder Apotheker. Als Frauen könnt ihr Mutter sein oder Dienerin oder was weiß ich. Oder ihr könnt schön sein. Schön sein ist besser als arbeiten, obwohl ihr für das Schönsein auch arbeiten müsst. Denn wer schön ist, der bekommt früher oder später immer, was er will. Das ist, als ob man Geld hätte, aber es macht mehr Spaß. Arbeit ist Schinderei, aber schön sein, das ist ein Spiel. Es ist sogar besser als Geld, es ist eine Waffe. Und wofür ist eine Waffe anderes da als dafür, dass man bekommt, was man will? Wenn eine schöne Frau einem Mann zulächelt, dann ist das wie ein Geschenk für ihn, eine Belohnung. Ihr könnt ihn einen ganzen Tag lang damit glücklich machen. Sieht eine schöne Frau einen Mann böse an, so ist das für ihn wie ein Stich ins Herz. Damit könnt ihr ihn einen ganzen Tag lang unglücklich machen. Was das für eine Macht ist! Und das ist eben der Spaß daran. Ihr macht aus einem Mann einen Fürsten oder einen Bettler, je nachdem, wie ihr ihn anseht. Ehrlich, ihr braucht die Sachen, die ich euch erzähle, nicht zu wissen, sagte Leila, denn ihr zwei werdet groß und werdet heiraten und ein ganz normales Leben führen. Ihr werdet brave Ehefrauen, aber später, wenn ihr alt seid und an mich zurückdenkt, dann sollt ihr ein wenig von mir wissen, denn dann wisst ihr auch, dass ich ein besserer Mensch war, als die meisten dann wahrscheinlich von mir sagen. Leila schwieg einen Moment lang, dann lächelte sie und sagte, »Wisst ihr, wenn ihr zulasst, dass ihr im Inneren hässlich werdet, dann werdet ihr auch außen hässlich. Dann hält die Schönheit nicht. Wenn ihr nicht dafür sorgt, dass eure Seele schön bleibt, dann sieht man euch das auch an. Und dann will euch kein Mensch mehr haben. Aber alles in allem ist es nicht schlecht. Also, wer möchte schön sein?« Sie hob den Finger und Philothei ebenfalls. Ich zögerte, dann hob ich auch meinen Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Mädels ein wenig ratlos dreingeblickt haben. Hatte ich eigentlich gesagt, dass sie mit einem seltsamen Akzent sprach und dadurch noch fremdländischer wirkte, wie eine Prinzessin? Und so ging sie an den Spiegel und stellte Philothei neben sich. Der Spiegel war nicht breit genug für drei, und so stand ich nur daneben und sah zu. »Ich lasse nie zu, dass Rüstem Bey mich am Morgen sieht, und ich gehe erst aus, wenn ich sicher bin, dass ich schön bin. Der Zauber muss wirken«, sagte sie, »damit kein Mensch erfährt, dass ich überhaupt nicht schön bin, keiner außer euch beiden. Wollt ihr den Zauber sehen?« »Natürlich wollten wir, das kannst du dir vorstellen.« »Also, ihr setzt euch einfach ganz ruhig vor den Spiegel und konzentriert euch mit aller Macht, und dann seht ihr euch einfach nur an. Ihr starrt euch so lange an, bis ihr sicher sein könnt, dass ihr wieder schön seid und dass ihr schöner und immer schöner werdet. Philothei und ich fangen an, und dann kannst du Philotheis Platz einnehmen, Drusulla Kimu.« Das war das erste Mal, dass mich jemand so nannte, und erst Jahre später fiel es mir wieder ein, und erst da begriff ich, dass es griechisch war. Na, jedenfalls saßen sie und Philothei nebeneinander und starrten in den Spiegel. Das war ein faszinierender Anblick, eine Art Hypnose. Philothei atmete vor Konzentration so heftig, dass ich bei jedem Atemzug sehen konnte, wie die Nasenflügel bebten. Ihre Wangen waren gerötet, die Augen schwärzer und leuchtender denn je. Auch die Lippen waren röter. Und genauso ging es Leila Hanım. Es war eine Art Zauber. Ich bin sicher, wenn der Patriarch in Konstantinopel davon wüsste, oder auch nur Pater Arsenios, sie würden es verbieten. Eine gute halbe Stunde müssen sie so gesessen und ihr Spiegelbild angestarrt haben. Ich hatte das Gefühl, damals und auch die Male, die sie es später noch gemacht haben, haben sie sich irgendwie gegenseitig geholfen. Jeder hat der anderen von ihrer eigenen Kraft abgegeben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Zwei wunderschöne Menschen, Seite an Seite, wie sie in den Spiegel starren und diesen Zauber wirken. Und am Ende haben sie Schönheit für vier statt der Schönheit von zweien. Die Mathematik der Engel. Ich kann nur sagen, dass von jenem Tage an Philotheis Schönheit größer wurde, als gut für sie war. Dass sie deswegen in Schwierigkeiten kam. Vielleicht erzähle ich dir davon ein andermal. Die Verführung des Rüstem Bey. Rüstem Bey war in einer unangenehmen Lage. Die Versprechen, die Cardellin ihm abgepresst, die Bedingungen, auf die er sich eingelassen hatte, waren durch und durch unvernünftig. Und schon nach kurzer Zeit fühlte er sich betrogen. Er hatte sehr viel Zeit aufgewendet, eine große Summe Geldes gezahlt, hatte sich auch danach großzügig und geduldig gezeigt und war doch noch kein einziges Mal von seiner Geliebten umarmt worden. Er lag jede Nacht wach, lauschte dem Gesang der Bülbüls und zwang sich, gepeinigt von Sehnsucht und brennendem Verlangen, zum geduldigen Ausharren. Trotz allem genoss er ihre Gegenwart und rief sich oft ins Gedächtnis, dass er glücklicher war als zuvor, selbst wenn es ein gutes Stück schwerer geworden war, Reichtümer anzuhäufen. Anders als Tamara Hanim verlangte Leila zahllose, kostspielige Kleinigkeiten, von denen Rüstem Bey noch nie gehört hatte. Die ganze Stadt profitierte von ihren Wünschen, von Levon, dem arzneikundigen Armenier, über Ali, den Schneebringer, bis hin zu Iskender, dem Töpfer. Und anders als Tamara erfüllte sie das Haus mit einem Hauch von Frohsinn, wenn sie auf der Ut spielte, lachte und sich über ihre Leckerbissen freute. Rüstem Bey hatte sogar ihre widerspenstige Katze Pamuk ins Herz geschlossen, die zum Glück nicht das geringste Interesse an seinem zahmen Rebhuhn zeigte. Leila behielt Rüstem sorgsam im Auge, denn sie wusste, sie durfte ihn nicht zu lange hinhalten. In einer Sommernacht, kurz vor der Zeit, zu der ein Großteil der Stadtbewohner hinauf zu den Bergweiden zieht, fand sie keinen Schlaf. Die tickenden Uhren hielten sie wach, statt sie zu beruhigen. Und die Sangesduelle der Nachtigallen zerrissen die Luft, statt sie zu glätten. Sie spürte eine Regung in ihrem Inneren und wusste, dass sie nie zuvor solche Ruhe und Zufriedenheit empfunden hatte. Sie fragte sich, ob ihr Cardellin und die anderen Mädchen noch fehlten, überlegte, wie es ihnen in der Zeit seit ihrer Abreise wohl ergangen sein mochte, und kam zu dem Schluss, dass sie sie überhaupt nicht vermisste. Als gehörten sie zu einem anderen Leben. »Ich bin hier«, dachte sie, »an diesem seltsamen kleinen Ort, hier in diesem Nirgendwo.« Leila schlich aus ihrem Zimmer und tastete sich an der Wand entlang zu dem Raum, in dem ihr Herr schlief. Sie kniete neben dem Divan nieder, und ihr Haar streifte sanft seine Wange. Er erwachte, blieb aber reglos, spürte, wie sie ganz behutsam ihr Gesicht neben das seine legte, bemerkte ihren sanften Atem an seinem Ohr. Er konnte sie hören und fühlen. Dann spürte er, wie etwas Heißes, Feuchtes von ihrem Gesicht auf das seine fiel. Sie hatte eine Träne vergossen, die ihm über die Wange in den Mundwinkel rann. Er hatte den seltsam fremden, salzigen Geschmack auf der Zunge. »Warum weint sie?« überlegte er, obwohl er tief in seinem Inneren spürte, was der Grund war. Sie hob den Kopf und er merkte, wie sie ihm mit dem Handrücken sanft über die Schläfe strich. »Mein Löwe«, flüsterte sie, »mein Löwe, mein wunderschöner Löwe, mein starker, schöner Löwe.« Die Worte waren wie eine Zauberformel, die ihn zu dem machte, wovon sie sprach. Sie beugte sich nochmals vor und küsste ihn sanft auf die Schläfe. Ihre Lippen waren warm und zärtlich. Dann richtete Leila sich wieder auf und ging. Rüstem Bey verharrte einen Augenblick lang reglos, überlegte, ob er ihr folgen sollte, und war doch sicher, dass es ein Fehler wäre. Ein Glücksgefühl in seinem Inneren strömte vom Bauch hinunter in die Beine und hinauf in die Lungen und in die Kehle. Am Morgen entwickelte Leila eine emsige Geschäftigkeit, die ihr niemand, der sie kannte, zugetraut hätte. Es gab viel zu tun. Ehe sie es vergaß, versicherte sie sich, dass sie Cardellins kleines braunes Fläschchen mit Hühnerblut griffbereit hatte, damit sie im passenden Augenblick für Rüstem Bey wieder zur Jungfrau werden konnte. Sie ließ ihn wissen, sie habe für den Abend etwas ganz Besonderes vor, deshalb solle er sich aus der Küche, dem Haremlik und dem Innenhof fernhalten. »Kein Mann ist in seinem eigenen Haus je so behandelt worden«, dachte er und staunte ungläubig, wie bedingungslos er sich ihren Anweisungen fügte. Doch als er ihre glückliche, verschwörerische Miene sah, wusste er, es war zu seinem Guten, wenn er sie gewähren ließ. Also stieg er auf sein Pferd und inspizierte einen Teil seiner Ländereien im Westen. Leila schickte Philothei mit einer dringenden Bitte zu den Kindern der Stadt und versprach eine Belohnung, die dafür sorgte, dass Karatavuk, Memecik, Ibrahim, Jerasimos und Drosula einen ganzen Tag bei glühender Hitze im Dornengestrüpp auf dem Hügel verbrachten und dort ihre Säcke füllten. Leila schickte Diener zu den Händlern der Stadt, damit sie ihnen notfalls unter Drohungen ihren gesamten Kerzenvorrat abkauften, und ließ sie bei den Kleinbauern Knoblauch besorgen. Wieder andere mussten in ihrem Auftrag die Gemüsebeete auf Rüstem Beys eigenem Land plündern. Auch wenn der Koch anfangs murrte, übernahm Leila das Regiment in der Küche. Durch ihre grenzenlose Begeisterung für seine Kochkünste hatte sie ihn längst für sich gewonnen, und wie so viele andere war auch er ihrem temperamentvollen und charmanten Wesen erlegen. Da bedurfte es keiner großen Anstrengungen, um ihn für ihren Plan zu gewinnen, die Kreation eines köstlichen Festmahls rund um den Geschmack, den sie und Rüstem Bey am allermeisten liebten. Es sollte eine wahre Orgie des Knoblauchs werden. Leila nahm zwei Auberginen und röstete sie über dem Kohlebecken, bis sie so weich waren, dass sie sie zu Brei zerdrücken und das Mus mit Zitronensaft, Knoblauch und Olivenöl vermischen konnte. Sie kochte Kartoffeln ganz weich und zerstampfte sie mit den gleichen Zutaten, wobei sie das Olivenöl tropfenweise unterrührte. Sie machte Djajik mit Minze und Joghurt, Knoblauch und Gurke. Sie bereitete Hummus aus Kichererbsen, die ihre Wirkung als Aphrodisiakum entfalten sollten, und mit der gleichen Absicht mixte sie einen wunderbaren exotischen Trank aus Kamelmilch, Honig, Zimt, Muskat und Kardamom. Eine Paste aus gelben Linsen sollte für Glück und Fröhlichkeit im Haus sorgen. Der Koch nahm gewürfeltes Lammfleisch, machte in jedes Fleischstückchen einen kleinen Schlitz und spickte es mit einer Knoblauchzehe. Die Fleischwürfel briet er bei starker Hitze kräftig an und ließ sie dann auf ganz kleiner Flamme fast den ganzen Tag lang in einer Ratatouille aus Petersilie, Tomaten, Zwiebeln und Paprika schmoren. Die übrigen Gewürze fügte er erst in letzter Minute hinzu, so dass sie im Mund ihr volles Aroma entfalteten. Er machte Fleischbällchen à la Smyrna und Kebab nach einem Rezept aus Adana. Zu Ehren von Leila kreierte er sogar ein tscherkessisches Hühnchen, gewürzt mit Estragon, Nelken, Paprika, Nüssen, Knoblauch und Walnussöl, und richtete es auf einer großen, flachen Platte an, so weiß und rund und verlockend wie das Gesicht der tscherkessischen Jungfrau, für die sie sich ausgab. Den ganzen Vormittag lang waren sie zugange, füllten die Straße mit Düften, dass die Bettler in Scharen zusammenströmten, und den Passanten lief vor Neid das Wasser im Munde zusammen. Dann ging Leila in den Hammam und dampfte jedes Körnchen Schmutz aus ihrer Haut. Sie räkelte sich selbstvergessen in der feuchtheißen Luft, kaute Mastika, damit ihr Atem süß wurde, malte sich all die verführerischen, poetischen Dinge aus, die sie flüstern würde, wenn sie in den Armen ihres Herrn lag. Ihr Bauch krampfte sich vor Aufregung zusammen. Und oft schloss sie die Augen und zwang sich zur Ruhe. Es war ja nicht so, dass sie sich auf unbekanntes Terrain begab, aber diesmal sollte alles so vollkommen sein, wie Gott und die Vorsehung es nur möglich machten. Zu Hause überwachte sie die Anordnung des niedrigen Tisches und der Kissen im Innenhof, dann ging sie nachsehen, was die Jagd der Kinder auf dem Hügel ergeben hatte. Einer Dienerin, die sich über diese Arbeit nur wundern konnte, trug sie das Aufstellen der Kerzen auf. Alles sah sehr gut aus. Je näher der Augenblick rückte, desto überzeugter war sie, dass der Abend ein Triumph würde. Leila kehrte an den Spiegel zurück und umrahmte sorgfältig ihre Augen mit Kajal. Sie tupfte Rouge auf beide Wangen, bürstete Wimpern und Augenbrauen, parfümierte sich Hals und Handgelenke mit Moschus und besprengte die Kleider, die sie auf dem Bett bereitgelegt hatte, mit Rosenwasser. Sie kleidete sich aus, setzte sich auf die Bettkante und trimmte mit einer kleinen Schere das dunkle Dreieck ihres Schamhaars. Nicht zu sehr, gerade im richtigen Maß. Es sollte ja natürlich sein. Sie strich mit der Hand darüber und vergewisserte sich, dass es sich weich und einladend anfühlte und war mit dem Ergebnis zufrieden. Die Sonne verschwand hinter dem Hügel und Rüstem Bey kehrte zur vereinbarten Stunde heim, unsicher, was ihn erwarten würde, doch in freudiger Vorahnung. Leila kam ihm im Seramlik entgegen und er erstarrte, als er sie sah. Sie roch verführerisch. Und noch nie hatte er sie so beschwingt, so bezaubernd gesehen. Sie streckte ihre Hand aus, ergriff die seine, drückte sie sich ans Herz, küsste sie und berührte dann damit ihre Stirn. »Komm, ich will dir etwas zeigen«, sagte sie. Rüstem Bey ließ es geschehen, dass sie ihn am Ärmel fasste und führte. Als sie die Tür zum Innenhof erreichten, sagte Leila Hanem, »Schließe die Augen.« Ein paar Schritte später sagte sie, »Jetzt öffne sie wieder.« Rüstem Bey sah etwas so Unerwartetes, so Unglaubliches, dass es ihm die Sprache verschlug. Er hielt sich eine Hand an die Stirn und lachte vor Vergnügen. Schließlich fragte er, »Was hast du getan? Bin ich ins Paradies gekommen?« Der Innenhof war ein Meer aus wandelnden, golden schimmernden Lichtern. Es gab keine erkennbare Ordnung. Manche Flammen blieben eine Weile lang stehen, andere zogen weiter im Zickzackkurs zwischen den Zitronenbäumen, den Pelargonien, dem Oregano, der Minze und den Rosen. Es war, als habe jemand die Sterne vom Himmel geholt und dort auf diesem kleinen Fleckchen Erde in Bewegung gesetzt. Leila lachte vor Vergnügen, als sie ihn so verblüfft sah. »Das habe ich für dich gemacht«, rief sie. »Das habe ich für dich gemacht.« Rüstem Bey trat ein Stück vor und beugte sich nieder, um es genauer anzusehen. »Beim Propheten«, rief er. Jedes Licht war eine Kerzenflamme und jede Flamme saß auf dem Rücken eines Tieres. »Es ist wunderbar«, sagte er. »Worum alles auf der Welt hast du so viele Schildkröten gefunden?« »Die Kinder«, sagte Leila. »Ich habe die Kinder ausgeschickt und sie suchen lassen.« »Es ist wunderbar«, sagte Rüstem Bey noch einmal. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nichts so Schönes gesehen. Und das hast du für mich gemacht.« »Ja, mein Löwe.« »Mein Löwe«, wiederholte er. »So hast du mich noch nie genannt.« »Doch«, antwortete sie, »aber nur, wenn du mich nicht hören konntest.« Sie standen einander gegenüber und sahen sich in die Augen. Es war ein Gefühl, das sie in etwas Neues, Unbekanntes forttrug. »Komm, lass uns essen«, sagte sie schließlich. »Ich habe ein Festmahl bereitet.« Draußen vor der Küche fand Rüstem Bey den niedrigen Tisch, mit winzigen Lämpchen geschmückt und schon mit einer Reihe von Vorspeisen gedeckt. »Setz dich«, sagte Leila, die Hand auf seiner Schulter. Leila kniete sich neben ihn hin, brach das Brot, tauchte die Stücke abwechselnd in den Hummus, den Djajik, die gelben Linsen, den Padlichan Salatasi. Damit fütterte sie Rüstem Bey wie ein Kind oder wie einen Kranken. »Iss, mein Löwe«, forderte sie ihn auf. »Iss.« Rüstem Bey schloss die Augen und ließ sich von dem Geschmack verzaubern. »So viel Knoblauch«, sagte er immer wieder. »Nie im Leben habe ich so viel Knoblauch gegessen.« Die Bülbüls stimmten ihre Lieder an und die unzähligen Kerzenflammen wanderten gemächlich über den Hof und verwirrten die Sinne. Mit der rechten Hand schob Leila ihrem Herrn die Lammstücke in den Mund und flüsterte mit beschwörender Stimme, »Iss, mein Löwe, iss.« Das Aroma des Knoblauchs erfüllte und berauschte ihn. Rüstem Bey aß und schüttelte den Kopf. »Es ist unglaublich. Nie im Leben habe ich ein solches Festmahl genossen. Nicht einmal bei einer Hochzeit.« Als er von allen Gerichten gekostet hatte und satt war, verschwand Leila in der Küche. Auf die Glut des Kohlebeckens stellte sie den kleinen Kaffeetopf aus Messing. Sie wartete auf den magischen Augenblick, in dem der Schaum sich hob, und unmittelbar vor dem Überlaufen nahm sie die Chesve von den Kohlen und wartete, bis der Schaum sich wieder setzte. Dann stellte sie den Topf wieder aufs Feuer und ließ den Kaffee ein zweites Mal aufwallen. Erst danach goss sie ihn behutsam in eine kleine Tasse, und diese brachte sie Rüstem Bey. Ein Diener kam mit der Nargile und entzündete sie mit einer glühenden Kohle. Rüstem Bey nahm kleine Schlucke von seinem Kaffee und atmete den kühlen Rauch ein, eine Note, die er noch nie geschmeckt hatte, doch betörend und aromatisch. Er fühlte sich leicht, als ob er schwebte. Ein weiterer Diener brachte eine Kupferschale mit glühenden Kohlen. Aus einem Leinensäckchen holte Leila die Schalen all der Knoblauchzehen, die sie verzehrt hatten, ganze Hände voll davon. »Rieche«, sagte sie und streute sie langsam Häutchen um Häutchen auf die Glut, und Rüstem Bey lehnte sich vor und sog den schweren und doch zarten Duft begeistert ein. Es war großartig. Er blickte hinauf zu den Sternen, zum Mond, zu den wandelnden Lichtern, dann blickte er Leila an. Er sah, dass sie ihn gespannt beobachtete. »Mein Leben lang, Hanem«, sagte er, »all die Zeit, die mir noch bleibt, werde ich mich an diesen Abend erinnern, dieses Festmahl, die schönen Kerzen, an dich, an deine Schönheit. Was soll hiernach noch besser werden? Hiernach kommt nur noch der Tod.« »Ich singe für dich«, sagte Leila. Sie klatschte in die Hände und ein Diener brachte die Oud. Sie setzte sich im Schneidersitz auf die Kissen, nahm das Instrument, stimmte es, und dann zupfte sie die Saiten mit einem langen, aus Kirschholz geschnitzten Plektrum. Als sie die Melodie mit ihren zarten Läufen und Verzierungen ihrer sanften Melancholie gefunden hatte, hob sie an zu singen und sah ihrem Gefährten dabei unverwandt ins Gesicht, als wolle sie ihn mit ihrem Blick in den Bann schlagen. »Mein Löwe, es war Nacht, als ich dich küsste. Wer hat es gesehen? Die Sterne am Himmel, der Mond. Und der Mond verriet es dem Meer. Das Meer verriet es dem Ruder. Das Ruder verriet es dem Seemann. Lass uns die Laterne entzünden und hinuntergehen zum Strand. Und wenn die Wellen zu hoch sind und uns forttragen von hier, dann werden wir beide zu Schiffen und unsere Hände sind die Ruder.« »Hast du es gemerkt?« fragte Rüstem Bey. »Die Nachtigallen sind verstummt.« Einen Moment lang saßen sie schweigend. Draußen in der Stadt schüttelten die Sittenwächterinnen und Moralapostel, anständige und engstirnige Frauen und Männer, gute Christen und gute Muslime, in ihren engen Kammern die Köpfe und sagten: »Ich weiß nicht, was mit Rüstem Bey los ist. Zuerst legt er sich eine Hure zu, dann lässt er sie auch noch auf der Oud spielen wie ein Mann und singen dazu. Eine Schande ist das, ein Skandal. Und wir müssen hier sitzen und uns das anhören. Was soll nur aus der Welt werden?« Leila und Rüstem Bey blickten einander ins Gesicht und hatten alles um sie herum vergessen. Die Welt war winzig geworden. Sehr behutsam beugte Leila sich vor und hauchte Rüstem einen Kuss auf die Lippen. Dann griff sie wieder zu ihrer Laute, die Mundwinkel hoben sich zum Anflug eines Lächelns und sie sang leise, zärtlich, verführerisch: »Meine Lippen sind Zucker, meine Wangen ein Apfel, meine Brüste ein Garten und mein Körper ist eine Lilie. O mein Löwe, ich warte auf dich. Komm und küsse den Zucker, beiß in den Apfel, tritt ein in den Garten und pflücke die Lilie.« Eine Eule rief in der Stille und Rüstem Bey fühlte sich überwältigt von etwas wie Trunkenheit. Behutsam legte Leila ihre Oud auf einem Kissen ab. Sie erhob sich, schüttelte die Haare zurück und streckte ihm die Hand entgegen. »Komm«, sagte sie. Es ist Zeit. Die Nacht ist warm und mild. Die Zeit ist gekommen, dass der Adler sich aufschwingt zu seinem Nest. Philothei bekommt einen Schleier. Viele glaubten, Ali der Schneebringer heiße so, weil er Eis aus den Bergen bringe. Aber in Wirklichkeit hatte er seinen Spitznamen bekommen, weil es am Abend seiner Geburt zum ersten Mal seit 75 Jahren geschneit hatte. Den ganzen Tag über war es unnatürlich windstill gewesen und eine trockene Kälte hatte sich über die Küstenebene gelegt. Die Leute murrten und stampften mit den Füßen, denn anders als in den Weiten Anatoliens herrschte hier fast immer gutes Wetter, und wer immer dort lebte, war verwöhnt. Doch als die Schreie der Mutter, unter denen Ali zur Welt kam, verhallten, liefen die Leute aus den Häusern und starrten die ersten weißen Flocken an, die auf ihre Stadt herabrieselten. »Wie schön«, riefen diese Leute, die noch nie Schnee gesehen hatten, verzaubert von der makellosen Überraschung, auch wenn sie noch so sehr froren, und die Kinder streckten die Zunge aus, um eine Flocke zu schlecken, oder wischten Schnee vom Boden auf und steckten ihn sich in den Mund. Es fiel nur eine halbe Hand breit, und schon am nächsten Vormittag war alles wieder fort. Und das Einzige, was blieb, war das neugeborene Kind und eine Erinnerung, eine Legende eher, wie die, die von einem Zauberland oder vom verlorenen Paradies erzählen. Ali war gleichsam die Verkörperung dieser Erinnerung, und so hatte er sein Leben lang das Glück, dass er sich als einen ganz besonderen Menschen sah, als jemanden, der vom Schicksal zu Großem ausersehen war, obwohl er ja in seinem ganzen Leben nichts Bemerkenswertes tat, außer der einen Heldentat an dem Tag des Exodus. Regelmäßig erklärte er den Leuten, dass sein Esel ein rein muslimischer Esel sei, weil er vollständig braun sei und kein Kreuz auf den Schultern habe. Und er erklärte ihnen, dass er es zu seinem Beruf gemacht habe, Eis aus den Bergen zu holen, weil er Ali der Schneebringer heiße, und dass er nicht Ali der Schneebringer heiße, weil er Eis aus den Bergen bringe. Allerdings spielte er eine Rolle, keine bedeutende, in dem kurzen Drama von Philotheis Leben, denn zu der Zeit, als Philothei 14 war, war sie zu solcher Schönheit herangereift, dass sie sämtlichen Männern der Stadt den Schlaf raubte. Es wäre einfach zu sagen, dass Philothei eine große Schönheit war. Doch auch wenn dies das Erste war, was den meisten dazu eingefallen wäre, machte man es sich zu leicht damit. Manche Frauen sind hässlich und trotzdem wird Männern in ihrer Gegenwart die Kehle trocken vor Begierde. Es gibt Frauen, die sind weder schön noch hässlich, aber ein Licht leuchtet auf ihren Gesichtern, das die Liebe weckt. Manchmal gibt es Frauen, die schön anzusehen sind und die doch kein Mann begehrt, weil dieses Licht ihnen fehlt. Was Philothei so schön machte, das war die Fröhlichkeit, die auf ihrem Gesicht strahlte. Es war ein Ausdruck von Klugheit und Lebensfreude, und so wäre es vergebliche Mühe, ihre Schönheit in Äußerlichkeiten zu beschreiben, etwas über ihre Nase, die Form ihres Mundes, die Wölbung ihrer Augenbrauen zu sagen. All ihre Kindheitsjahre hindurch war Ibrahim ihr gefolgt wie ein treuer Hund, felsenfest überzeugt, dass sie eines Tages seine Frau würde, aber nun tauchte sie auch in den Tagträumen anderer Männer auf. Wenn sie vorüberging, hielten Männer in ihrem Gespräch inne und sahen ihr nach. Andere wussten, zu welchen Zeiten sie zu Leila Hanim ging, und richteten es so ein, dass sie gerade am Fenster oder in der Haustür oder auf dem Maidan waren. Und Ali der Schneebringer vernachlässigte seine Arbeit und schlich ihr nach. Er lungerte auf der Straße, mühte sich vergebens, so zu tun, als gehe er seiner Arbeit nach, schlurfte von Tür zu Tür oder huschte eine Gasse hinunter, so dass er ihr in einer anderen entgegenkommen und sie grüßen konnte, mit einer Miene voller verschämter Sehnsucht. Philothei bemerkte ihn gar nicht und ging vorbei, als sei er Luft, aber Ibrahim sah es sehr wohl und viele andere auch. So kam es, dass sich eines Tages im Hammam Safir, die Frau von Ali dem Schneebringer, mit einem lauten Platschen neben Aisha, der Frau von Abdulhamid Hodscha, niederließ, vielsagend seufzte und sie dann ansprach. »Friede sei mit dir, Aisha, Hanim Effendi.« »Und auch mit dir«, erwiderte Aisha. Das ermutigte Safiye, zu erklären, was sie auf dem Herzen hatte. Aisha hörte zu, machte große Augen, wischte sich vergebens den Schweiß von der Stirn, und schließlich protestierte sie, »Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst, dass mein Mann etwas dagegen tut?« Bitte, Aisha Hanem Effendi, du musst ihn dazu bringen, dass er mit Philotheis Vater spricht.« »Es ist nicht Philotheis Schuld, wenn dein Mann sich kindisch benimmt,« entgegnete Aisha. »Und was geht das meinen Mann an?« »Du verstehst mich nicht. Dein Mann ist eine wichtige Persönlichkeit und Philotheis Vater wird auf ihn hören. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmache. Seit 2 Wochen hat mein Mann kein Eis mehr geholt. Wir haben kein Krümelchen mehr. Den ganzen Tag über läuft der Philothei nach. Ich weiß es, weil ich ihm selbst nachgegangen bin. Er ist verhext. Bitte. Ich will, dass Abdulhamid Hodja mit ihrem Vater spricht. Abdulhamid Hodja ist ein weiser Mann und er wird wissen, was er sagen muss.« Aisha war tief empört. »Safia Hanem Effendi, willst du damit sagen, dass ich keine weise Frau bin?« »Aber nein, Aisha Hanem Effendi. Es soll mit ihrem Vater besprochen werden, weil der mehr zu sagen hat, und du kannst ja nicht mit ihm reden, oder? Das gehört sich nicht.« Dagegen konnte Aisha nichts einwenden, und so brachte sie denn die Sache am Abend nach dem Gebet bei Abdulhamid Hodja zur Sprache. Auch Abdulhamid, so fromm und weise er war, spürte eine gewisse Unruhe bei Philotheis Anblick und verstand deshalb besser, wovon seine Frau sprach, als er sie wissen ließ. Nichts säte so viel Zwietracht in der Welt wie die Schönheit einer jungen Frau. Und jeder hätte eine tragische Geschichte gewusst, die er dazu erzählen konnte. Und so fiel ihm die undankbare Aufgabe zu, Philotheis Vater Charitos im Kaffeehaus anzusprechen. Der zog an der gemeinsamen Wasserpfeife, trank seinen Kaffee und hörte zu, zwirbelte dazu die Enden seines Schnurrbarts und runzelte die Stirn. »Ich schlage vor«, schloss Abdulhamid, nachdem er Charitos das Dilemma auseinandergesetzt und wohlwollend dessen Beteuerungen der vollkommenen Unschuld seiner Tochter gelauscht hatte, »dass du es machst wie einst der Sultan, damals als Bursa noch Hauptstadt war.« »Und was tat er?« fragte Charitos genau die Antwort, auf die Abdulhamid Hodja gehofft hatte. »Damals war die Stadt voll von tscherkessischen Flüchtlingen. Eins der vielen russischen Pogrome, nehme ich an. Die tscherkessischen Frauen waren so schön, dass es deswegen zum Streit unter den Männern der Stadt kam. Und um Ruhe und Frieden wiederherzustellen, ließ der Sultan den Anführer der Tscherkessen zu sich kommen und trug ihm auf, die Frauen zu verschleiern. Das geschah, und damit hatte der Streit ein Ende.« »Du willst, dass ich meine Tochter verschleiere? Das ist bei uns nicht üblich. Wie soll ich das rechtfertigen? Nicht einmal eure Frauen verschleiern sich hier in der Gegend. Alle werden sie für eine Ungläubige von anderswo halten.« »Ungläubiger ist ein Wort, das man nur aus guter Entfernung und nur mit der Kneifzange anfassen sollte,« tadelte ihn Abdulhamid streng. »Für dich bin ich ein Ungläubiger, und du bist für mich ein Ungläubiger. Also ist entweder keiner von uns ein Ungläubiger oder wir sind es beide. Und du vergisst, dass Philothei schon seit langem Ibrahim versprochen ist. Und wenn sie heiratet, wird sie natürlich Muslimin. Wäre sie dann eine Ungläubige?« »Sie wird eine christliche Muslimin«, protestierte Charitos, den solche Predigten wie die meisten von uns schnell langweilten und der zusehends den Faden verlor. Abdulhamid schwieg, lächelte still vor sich hin und dachte, was für eine Unmöglichkeit in der Theorie ein christlicher Muslim war und dass er sie doch in der Praxis Tag für Tag sah, und sagte: »Es geht ja nicht um ein Verschleiern im eigentlichen Sinne. Sie soll nur ihr Gesicht verbergen. Sage ihr, sie soll das Kopftuch so binden, dass das Gesicht im Schatten bleibt. Und wenn sie auf der Straße oder auf dem Maidan ist, könnte sie sich das Tuch vors Gesicht ziehen, mehr nicht. Sie muss unauffälliger werden. Das wäre besser für den Frieden im Ort.« Philothei war entsetzt, als sie von dieser erzwungenen Sittsamkeit erfuhr, und als erstes lief sie zu Drusulas Haus und rief: »Drosulaki, Drosulaki!« Die beiden Mädchen stürmten zusammen zum Konak von Rüstem Bey zu Leila. Philothei warf sich auf den Divan, heiße Tränen strömten ihr über das Gesicht. Leila ging zu ihrer schluchzenden Zofe und ließ sich neben ihr auf dem Divan nieder. Sie legte ihr die Hand um die Schultern und küsste sie liebevoll. »Mein Rebhühnchen, was ist geschehen? Komm, erzähl mir alles.« Philothei fühlte sich sogleich geborgen in diesen weichen mütterlichen Armen, sog den Duft von Ambra und Weihrauch ein, von Zimt und Rosenwasser. Sie beruhigte sich ein wenig und erzählte, was es Grässliches an Neuigkeiten gab, woraufhin Leila in die Hände klatschte und rief: Das ist ja die beste Nachricht, die ich je gehört habe. Ach, das ist wunderbar. Ich freue mich so für dich. Wunderbar, jammerte Philothée. Hast du zugehört? Bist du noch bei Trost? Sie verlangen von mir, dass ich mein Gesicht verhülle. Aber es ist doch nur in der Öffentlichkeit. Und überlege einmal, was das heißt. Das heißt, du bist zu schön. Was willst du mehr? Alle Welt sieht, dass du zu schön bist, um dich zu zeigen. Ich wünschte, weiß Gott, ich hätte solches Glück gehabt. Ganz frei von Eitelkeit war Philothée nicht, und was Leila da sagte, leuchtete ihr ein. Leila schlug die damastene Decke ihrer Kleidertruhe zurück und wühlte eifrig in den Tiefen. Hände voll Seide, Satin, Gaze, feingewobener Baumwolle kamen zutage, und sie warf sie auf den Divan. Leila stellte Philothée vor sich vor den Spiegel und hielt ihr erst einen, dann einen anderen Schleier vor, dann wieder den ersten, unter Kichern und begeisterten Ausrufen, und schließlich einigten sie sich auf den, der Philothées Schönheit am besten zur Geltung brachte. Drusilla sah bei all dem mit einem Gefühl von Trauer und Resignation zu. Auch sie war 14 Jahre alt. Aber schon damals hatte sie sich zu einer jener verwirrenden Kreaturen entwickelt, die so hässlich waren wie die mythische Gattin des Antiphates, von welcher der Dichter schrieb, sie sahen des Königs Weib, so groß wie ein Gipfel des Bergs, und ein Grauen befiel sie. Und sie spürte eine Art Sehnsucht, ein Verlangen nach dem, was es für sie nie geben würde. Am Abend kehrte Philothée stolz zum elterlichen Haus zurück, vor dem Gesicht einen hauchdünnen Schleier, so fein gewoben, dass er beinahe durchsichtig war, mit kleinen goldenen Sternen und Mondsicheln bestickt. Als Ibrahim sie auf dem Maidan sah, hüpfte ihm mehr denn je das Herz in der Brust, und er wandte sich an Gerasimos neben ihm und sagte, »Es wird Zeit, dass ich mit meiner Mutter rede, und die redet dann mit meinem Vater.« Er sprach von der Hochzeit, die alle im Ort als vorbestimmt ansahen. Philothée war 14, schon 2 Jahre über das Alter hinaus, in dem viele Mädchen heirateten, und ihre Eltern hatten mit Absicht nicht die leere Flasche aufs Dach gestellt, die zu verstehen gab, dass eine Tochter im heiratsfähigen Alter im Hause war. Und jetzt gab es ja, soweit er sah, keinen Grund mehr zu warten. Gerasimos, der genauso viele Jahre und genauso treu über Drusilla gewacht hatte, wie Ibrahim über Philothée, beschloss, ebenfalls mit seiner Mutter zu sprechen. Aber das Erste, was all die Aufregung bewirkte, das war, dass Philothée ein klein wenig koketter wurde. Leila stattete sie mit allem aus, was sie brauchte, um ihre Züge gerade so zu verhüllen, dass es aufreizend war, und zeigte ihr, wie man eine bescheidene Miene aufsetzte, mit der sich die Wirkung noch verstärken ließ. Alida Schneebringer, so verliebt er auch gewesen sein mochte, kehrte unter dem Druck von Armut und ehelichem Tadel bald zu seinem Beruf zurück, und Ibrahim genoss das Glück, dass Philothées Schleier nur für ihn gelüpft wurde, wenn sie und er sich im Labyrinth der Gassen begegneten und niemand sonst in der Nähe war. Wie nicht anders zu erwarten, machte das Beispiel Schule. Und fast alle Frauen, auch die hässlichen oder unauffälligen, denen es trotzdem nicht an Gerissenheit und Eitelkeit fehlte, legten den Schleier an und machten glauben, auch sie seien von solcher Schönheit, dass ihre unverhüllte Erscheinung eine Gefahr für die öffentliche Ordnung wäre. Mustafa Kemal, 9. Man schreibt das Jahr 1911 und das Osmanische Reich rüstet zur alles entscheidenden Schlacht. Bis 1923 wird es verstrickt in die imperialistischen Kriege der anderen und mit nur einem einzigen Jahr Unterbrechung seine Söhne auf dem Schlachtfeld opfern. Es gibt viel zu tun für Mustafa Kemal. In Tobruk haben die Italiener alle wichtigen Positionen eingenommen und Enver Pascha ist bemüht, die arabischen Senussi zum Widerstand aufzustacheln. Bislang hat er mit dem türkischen Gold, das er so großzügig verteilt, allerdings keine Bundesgenossen gegen die Italiener gewinnen können. Kemal verschafft sich einen Überblick über die militärische Lage. Er lädt die Beduinen und ihre Scheichs zu Gesprächen ein und muss feststellen, dass es sich um eine Horde abgerissener Raufbolde mit Keulen und Musketen handelt. Er spielt seine islamische Trumpfkarte, mit der er zuvor so große Erfolge gefeiert hat, aber sie lassen sich nicht davon beeindrucken. Er packt den unbotmäßigen Scheich Mebre bei seiner Ehre, indem er ihn als italienischen Spion bezeichnet, und fügt hinzu, fortan werde er andere Stämme finanziell und militärisch unterstützen. Der Trick funktioniert. Und am folgenden Morgen verkündet der stolze Stammesführer, er werde die Italiener mit seinen eigenen Männern allein angreifen. Bewaffnet mit türkischen Flinten und in aller Eile in deren Gebrauch eingewiesen, greifen die Beduinen die Italiener im Morgengrauen an, zerstören etwa 70 Geschütze und nehmen 200 Italiener gefangen, die, genau wie später ihre Söhne, nicht viel für imperialistische Wüstenkriege übrig haben und bereitwillig die Waffen strecken. Die Türken besitzen nur ein einziges Kriegsschiff. Und die Italiener beherrschen das Meer uneingeschränkt, also können die osmanischen Truppen sie nicht aus Tobruk vertreiben, ebenso wenig wie die Italiener die Wüste im Hinterland unter ihre Gewalt bringen können, wo es kein Wasser, dafür aber jede Menge feindselige Beduinen gibt. Enver Pascha aber hegt romantische Eroberungsfantasien und verliert bei zahlreichen vergeblichen Angriffen Hunderte von Soldaten. Mustafa Kemal ist entsetzt, will aber einen Konflikt an der Spitze eines so kleinen Expeditionsheers vermeiden. Also schweigt er und wartet ab. Am 8. Oktober 1912 erklärt der König von Montenegro dem Osmanischen Reich plötzlich den Krieg. Und Serben, Griechen und Bulgaren ziehen wenig später nach. Eleftherios Venizelos, der griechische Premier, kündigt an, sein Volk werde den unterjochten Christen zu Hilfe eilen. Es kommt zu schrecklichen Massakern an Muslimen, vor allem durch die Bulgaren. Viele der Flüchtlinge werden sich nach Istanbul durchschlagen, wo sie im Winter in den Innenhöfen der Moscheen zu Tausenden erfrieren und verhungern. Die osmanische Regierung schließt Hals über Kopf Frieden mit Italien und Mustafa Kemal kehrt über Italien, Österreich, Ungarn und Rumänien in die Heimat zurück. Ich bin Philothei. 8. Immer zur Erntezeit haben wir die ersten Früchte des Jahres einem Nachbarn geschenkt. Und weil ich mit Ibrahim verlobt war, schenkte seine Familie uns etwas. Und wir schenkten seiner Familie etwas, und es war schön, dass sie oft Ibrahim mit den Geschenken schickten. Und ich musste nur an der richtigen Stelle sein und wusste, dass Ibrahim vorbeikommen würde und konnte sicher sein, dass ich ihn sehen würde. Ich habe ihn gesehen, als er mit dem ersten Brot aus dem neuen Weizen kam und am Tag des heiligen Theodors, als er Lokma brachte und am Nachmittag des Heiligkreuztages, als es ein Frühstück aus Trauben und Oliven und Koliva gab. Ich weiß noch, einen Morgen gab es, an dem Ibrahim zeigte, wie groß seine Liebe war. Es war um 3 Uhr früh am Ostersonntag und der Ausrufer hatte die Runde gemacht und an die Türen geklopft, damit wir aufstanden zum Gottesdienst, und wir sagten das Kyrie und gingen zur Kirche, obwohl es noch dunkel war, und aus den Augenwinkeln sah ich, wie sich hinter einem Mandelbaum etwas bewegte, und das war Ibrahim, der um 3 Uhr früh an diesem kalten Ostermorgen aufgestanden war, obwohl er doch Muslim war, nur damit er im Dunkeln einen Blick auf mich werfen konnte, so sehr hat er mich geliebt. Ich muss sagen, ich war Gott dankbar, dass er uns so viele Feiertage gegeben hatte, denn so bekam ich meinen Liebsten oft zu Gesicht. Eine übermütige Unterhaltung, die ein schlechtes Ende nimmt. Eines Abends saß Rüstem Bey auf seinen Kissen im Seramlik und entspannte sich bei einer Wasserpfeife und Leila spielte dazu auf der Oud. Pamuk lag auf dem Sofa, den Schwanz über der Nase und schnarchte leise, die Kohle im Becken glühte, strahlte Wärme und den verzaubernden Duft der Knoblauchschalen ab, die Leila von Zeit zu Zeit hineinstreute. Drusulla war gekommen, um ihre Freundin abzuholen, und Leila hatte Philothei gestattet, früher nach Hause zu gehen. Es war ein Mittwoch, der Tag, an dem der Hausputz auf dem Programm stand, und Leila Hanım sagte, das sei auch der Tag, an dem beim Sultan im Harem geputzt werde. Die Messingornamente schimmerten und funkelten im sanften Licht der Öllampen. Leila Hanım spielte ein griechisches Lied, in dem ein Seemann der Panagia versprach, wenn sie ihn aus dem Sturm errette, werde er ihr Bild versilbern lassen. Und Rüstem Bey, der kein Wort verstand, staunte wieder einmal, wie viele Lieder sie kannte und das in 2 Sprachen, und überlegte, wie es wohl dazu gekommen war, dass sie sie gelernt hatte. Er sann darüber nach, wie glücklich er war, aber zugleich konnte er auch nicht leugnen, dass etwas in seiner Seele war, das ihn bedrückte. Layla warf ihrem Geliebten einen koketten Blick zu. »Du würdest nicht glauben«, sagte sie, »was die Leute sagen.« Er hob die Augenbrauen zu einer stummen Frage. »Sie sagen, du bist ein schlechter Herr, weil du mich niemals schlägst. Die Frauen im Hammam machen Bemerkungen, weil ich nie blaue Flecken habe.« Rüstem Bey sah sie amüsiert an. »Es gibt ein Sprichwort hier in der Gegend. Es heißt, eine Frau ist wie ein Ölbaum. Sie trägt die besten Früchte, wenn man sie kräftig schlägt.« »Tatsächlich? Ich habe noch nie gehört, dass jemand einen Ölbaum schlägt.« »Ich auch nicht. Wenn jemand wirklich einen Ölbaum schlüge, würden die Leute ihn für verrückt erklären.« »Manche Männer prügeln ihre Frau einmal die Woche«, sagte sie übermütig, »immer am Freitag, damit sie auch brav bleibt.« »Das sind keine modernen Männer.« Rüstem Bey hatte genug von dem Thema. »Meinst du, in Frankreich, in den Ländern von heute, schlagen die Männer ihre Frauen? Willst du denn geprügelt werden? Meinst du, das ist gut für dich?« Layla erschauderte und hob mit gespieltem Entsetzen die Augen zum Himmel. »Natürlich nicht. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich es lustig fand. Wenn du mich schlügest, würde ich dich verlassen. Ich käme nie auf den Gedanken, dich zu schlagen.« Es folgte ein langes Schweigen. Dann beugte Layla sich vor und küsste ihn, berührte seine Augen, seine Wangen, seinen Mund mit ihren Lippen. Selbst nach so langer Zeit kam für den Aga solche Zärtlichkeit noch ungewohnt, und seine Reaktion war stets dieselbe. Er saß stocksteif da und tat, als bemerke er ihre Berührungen gar nicht. Er sog den Rosenwasserduft ihres Haars ein, den Moschus und Ambra, mit denen sie sich Hals und Ausschnitt parfümierte. »Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Einmal«, sagte Rüstem Bey ganz unvermittelt, »habe ich jemanden getötet. Aber es geschah in Notwehr und er verdiente es nicht besser.« Layla zog den Kopf zurück. »Ich weiß, ich habe davon gehört.« »Im Hammam.« »Wo sonst?« Es folgte eine lange Pause, dann sagte sie zögernd, »Von Zeit zu Zeit sehe ich deine Frau. Im Hammam.« Rüstem Bey schwieg. »Sie fragt nach dir, es geht dir sehr schlecht.« Noch immer entgegnete er nichts, aber seine Miene verfinsterte sich. Schließlich sagte er scharf, »Sprichst du im Hammam mit Prostituierten?« Layla stand mit einem Ruck auf, und schließlich sagte sie, »Was meinst du denn, neben wem ich sitze im Hammam? Was meinst du, wer für mich beiseite rückt? Für die Leute dieser Stadt bin ich doch genauso eine Hure.« Es lag Ärger und Bitternis in ihrer Stimme, und er bereute seine Worte und sagte sanft, »Du bist die, die ich wollte.« Aber sie achtete gar nicht auf die beschwichtigend ausgestreckte Hand, ging hinaus und ließ ihn mit seiner Scham allein. Mustafa Kemal, 10. Als Mustafa Kemal endlich in Istanbul eintrifft, ist der Krieg so gut wie verloren. Anscheinend ist der Nachschub für die osmanischen Truppen immer an die falschen Stellen gelangt. Und mit den modernen Wunderwaffen, die die Deutschen ihnen geliefert haben, kommen die Soldaten nicht zurecht. Sie sind hoffnungslos in der Minderzahl. Ein deutsches Schlachtschiff hat den Sultan und seine Ehefrauen auf die asiatische Seite des Bosporus gebracht. Mazedonien ist verloren und Saloniki wird erst von griechischen, dann von bulgarischen Truppen eingenommen. Die Albaner sehen sich auf einmal durch eine ganze Reihe von Balkanarmeen vom Osmanischen Reich abgeschirmt und nützen kurzerhand die Gelegenheit, um ihre Unabhängigkeit zu erklären. Istanbul wird erfolgreich verteidigt und auch Adrianopel hält der Belagerung noch immer stand. Die Regierung will um Frieden ersuchen und der Großvezier spielt mit dem Gedanken, Adrianopel und Thrakien an den Feind auszuliefern, aber der romantische, attraktive und unbedarfte Enver Pascha überredet das Komitee für Einheit und Fortschritt, Adrianopel dürfe nicht aufgegeben werden. An der Spitze einer patriotischen Menge dringt er in die Ratskammern der Hohen Pforte ein und übernimmt die absolute Herrschaft. Damit vollendet er die übliche Laufbahn des Revolutionärs, der als Befreier beginnt und am Ende ebenso schlimm, wenn nicht gar schlimmer ist als die Tyrannen, die er im Namen seiner freiheitlichen Ideale gestürzt hat. Mustafa Kemal ist entsetzt und angewidert, aber die Putschisten haben großen Rückhalt in der Bevölkerung. Trotzdem fällt Adrianopel. Enver bildet eine dreiköpfige Militärjunta und bringt seine Rivalen nach und nach an den Galgen. Zu seinem großen Glück und wie nicht anders zu erwarten, können sich die Balkanstaaten nicht über die Aufteilung der eroberten Gebiete einigen. Bulgarien erklärt seinen Verbündeten den Krieg. Neue Flüchtlingsströme setzen sich in Bewegung und Enver kann das allgemeine Chaos für sich nutzen. Seine Armeen erobern den Osten von Thrakien zurück und er zieht im Triumph an der Spitze einer Kavallerieeinheit in Adrianopel ein, sehr zum Missfallen von Mustafa Kemal und den anderen Befehlshabern, die in Wirklichkeit die militärischen Operationen geplant und durchgeführt haben. Enver ist der Held der Stunde und sonnt sich in dieser Rolle. Schließlich heiratet er die Nichte des Sultans und bezieht einen Palast am Bosporus. In der Zwischenzeit haben Griechenland und Serbien die Gebiete, die sie den Bulgaren weggenommen haben, unter sich aufgeteilt. Letztere unterzeichnen einen Vertrag mit dem Osmanischen Reich, in dem beide sich auf eine Umsiedelungsaktion verständigen. Eigentlich betrifft es nur Türken und Bulgaren, aber Envers Regierung nutzt die Gunst der Stunde und weist bei dieser Gelegenheit auch noch 100.000 Griechen aus. Wenig später werden sie weitere 200.000 Griechen von der ägäischen Küste vertreiben. Alles ist ruhig, bis im Juni 1914 der österreichische Thronfolger in Sarajevo ermordet wird. Mustafa Kemal und sein Freund Fethi finden an Enver und seinem Regime vieles, was Kritik verdient. Mustafa ist zu ehrlich und gerade heraus, um unter solchen Umständen Karriere zu machen. Er verfasst anonyme Pamphlete gegen Enver. Zusammen mit Fethi wendet er sich gegen die bezahlten Terroristen, die im Namen des Komitees für Einheit und Fortschritt tätig sind, und gerät so vermutlich selbst ins Visier. Wahrscheinlich verdanken er und sein Freund ihr Leben einem Angebot, das sie nicht ablehnen können. Und so werden sie beide nach Sofia versetzt. Ich bin Philothei. 9. Einmal war ich draußen und arbeitete auf den Feldern am Hügel und rechnete damit, dass Ibrahim jeden Moment auftauchen würde, aber dann kam stattdessen nur sein Hund Kopek. Immer wieder kam er zu mir hin und machte dann kehrt, als wollte er fortlaufen, und dann blickte er über die Schulter. Er wollte, dass ich mit ihm mitkam. Und ich ging ihm nach, und immer wieder sah er über die Schulter zurück und vergewisserte sich, dass ich ihm folgte. So fand ich Ibrahim, der mit dem Fuß in einer Felsspalte feststeckte und ihn nicht mehr herausbekam. Ich lachte über ihn und fragte, »Wie hast du denn das angestellt?« Und er antwortete, »Keine Ahnung, jetzt hör auf zu lachen und hol lieber Hilfe.« »Aber ich kann doch niemandem sagen, dass ich hier oben bei dir war,« sagte ich. »Was wäre denn das für eine Schande?« »Sag es deinem Bruder,« antwortete er, »und lass ihn schwören, dass er tut, als hätte er mich gefunden.« Das habe ich dann auch getan. Ibrahim wurde befreit, aber er hatte sich ziemlich wehgetan und hinkte noch tagelang. Als ich ihn das nächste Mal sah, sagte er, »Jetzt hältst du mich sicher für blöd«, und ich antwortete, »Nein, aber ich weiß jetzt, dass Kopek ein kluger Hund ist.« In Wirklichkeit fand ich es schon ziemlich blöd von Ibrahim, dass er so mit dem Fuß stecken geblieben war, aber Leila Hanim hatte mir einmal gesagt, dass die Männer einen hassen, wenn sie merken, dass man sie für dumm hält. Und ich beherzigte ihren Rat und behielt es für mich. Über rechte und unrechte Taten. Bedächtig ging Rüstem Bey durch die schmalen Straßen, machte einen Bogen um Händler und Bettler, zwängte sich an lagernden Kamelen und schwer beladenen Eseln vorbei. Sein Kopf schmerzte. Er fühlte sich mutlos und schwach. Immer wieder fuhr er sich mit der Hand über die Augen, als könne er seine bedrückte Stimmung abstreifen. Er sah, dass der Mohn, der aus den Ritzen von Mauern und Pflaster wuchs, nun allmählich wieder in stärkerem Rot blühte. Und er sah es mit jener kleinen, doch tiefen Freude, mit der man etwas Vergessenes wiederfindet. Er kam an Abdulhamid Hodschas Haustür und wollte eben klopfen, aber dann hörte er den Imam leise singen unten, wo der Stall für seine Stute Nilüfer war und wo Tamara Hanim nach der Steinigung im Stroh gelegen hatte. Er hielt inne und lauschte, denn er begriff, dass der Alte ein Gebet improvisierte zum Schutz seiner Stute vor dem bösen Blick. Das war kein so abwegiger Gedanke, denn auch wenn sie nicht mehr die Jüngste war, war Nilüfer doch nach wie vor das schönste Pferd weit und breit, schöner als alle, die Rüstem Bey im Stall hatte, und es gab viele, die aus ihrem Neid keinen Hehl machten. Mit dem Instinkt, den jeder von uns kennt, spürte Abdulhamid Hodja plötzlich, dass ihn jemand beobachtete und blickte sich abrupt um. Als er sah, wer der Eindringling war, rief er: »Salamun alaikum, salamun alaikum, ich fürchte, da hast du mich erwischt, wie ich mit meinem Pferd redete. Der Schwachsinn des Alters sei nachsichtig mit mir, vergiss, dass du es gehört hast.« »Da ist nichts dabei«, sagte Rüstem Bey, »manchmal rede ich mit meinem Repun. Neuerdings vertraue ich viele seiner Katze an.« »Ah ja, die weiße Katze mit einem gelben und einem blauen Auge. Wie hieß sie gleich?« »Pamuk.« »Stimmt, Pamuk. Zum Glück gilt es als durchaus vernünftig, einem Tier sein Herz auszuschütten. Erst wenn man mit Steinen und Bäumen spricht, zeigen die Leute mit Fingern auf einen. Aber was hast du auf dem Herzen?« fragte Abdulhamid. Rüstem Bey schwieg einen Moment lang, dann sagte er: »Ich habe gehört, es gibt wieder Krieg.« »Schon wieder Krieg? Gott stehe uns bei. Was ist es diesmal?« »Es geht um Schiffe. Offenbar haben die Engländer uns welche verkauft, aber jetzt, wo sie selbst im Krieg sind, liefern sie sie nicht. Du wirst dich erinnern, das Geld wurde durch Anleihen aufgebracht und entsprechend wütend sind jetzt alle.« Die beiden Männer sahen sich eine ganze Weile lang an, dann brach Abdulhamid Hodja das Schweigen. »Aber, Aga Effendi, du bist nicht hergekommen, um mit mir über den Krieg zu sprechen.« »Das ist wahr«, gab Rüstem Bey zu. Er atmete tief durch und fragte dann ganz unvermittelt: »Effendi, woran erkennt man, dass man Unrecht getan hat?« »Unrecht? Wie man das erkennt?« Darüber musste der Imam nachdenken. Er legte die Stirn in Falten und strich sich über seinen weißen Bart. »Nun, als erstes musst du wissen, dass man manche Dinge nur im Verhältnis zu ihrem Gegenteil begreifen kann. Eine Nacht zum Beispiel ist nur Nacht, weil sie der Gegenpol zum Tage ist. Und ein Mann ist nur deswegen ein Mann, weil er das Gegenstück zur Frau ist, verstehst du?« Rüstem Bey nickte ernst. »Und so lässt sich auch eine unrechte Tat nur dadurch bestimmen, dass man sie gegen eine gerechte setzt«, erklärte Abdulhamid. Aber dann blickte er Rüstem Bey ins Gesicht und sah das Unglück und die Verzweiflung in seinen dunklen Augen. Er legte dem Aga die Hand auf den Arm, schüttelte ihn sanft und fragte voller Mitgefühl: »Rüstem Bey Effendi, spürst du eine Unruhe in deiner Seele? Auch wenn die anderen sagen, sie können an deiner Tat keinen Verstoß finden?« Rüstem Bey wandte den Blick ab, als erwarte er am Horizont eine Erscheinung. Dann blickte er zu Boden und spielte mit der Schuhspitze mit einem Stein. Gesenkten Hauptes sagte er: »Ich spüre eine entsetzliche Unruhe in meiner Seele.« Mustafa Kemal, 11. Es ist November 1913. Mustafa Kemal lebt zum ersten Mal in einer europäischen Hauptstadt und ist fasziniert. Sofia hat Parks und breite Boulevards. Das Leben verläuft nach festen Regeln. Es gibt Diners und Salons und geistreiche Gespräche mit klugen, kultivierten Frauen. Sofia ist wie Wien, nur kleiner und familiärer. Mustafa Kemal muss sich erst eingewöhnen. Er muss lernen, sich wie ein Europäer zu benehmen, muss die fein abgestuften Verhaltensregeln studieren und sich zwingen, über Belanglosigkeiten zu plaudern, muss lernen, beim Trinken ohne männliches Imponiergehabe auszukommen. Er entwickelt sich zu einem brillanten Tango- und Walzertänzer und die Damenwelt liegt ihm zu Füßen. Er geht in die Oper und wird König Ferdinand, dem Fuchs von Bulgarien, vorgestellt und er kann vor Begeisterung, mehr über die Oper als über den Monarchen, die ganze Nacht lang nicht schlafen. Mustafa Kemal bereist Bulgarien, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie die türkische Minderheit lebt. Angenehm überrascht stellt er fest, dass seine Landsleute es als Geschäftsleute und Unternehmer aus eigener Kraft zu Wohlstand gebracht haben und ihre Kinder auf Schulen mit echten Lehrplänen schicken, wo sie nicht nur lernen, wie man den Koran auf Arabisch rezitiert. Die Frauen tragen keinen Schleier. Mustafa Kemals Zukunftsvision für die Türkei bekommt immer klarere Konturen. Er nimmt an den Sitzungen des bulgarischen Parlaments teil und sieht, wie in einem modernen Staat Politik gemacht wird. Er beteiligt sich mehr oder weniger heimlich an Projekten der türkischen Gemeinde. Am eindrucksvollsten aber findet er die gewaltigen Fortschritte, die die einfache bulgarische Bevölkerung in den wenigen Jahren gemacht hat, seit sie das Joch der osmanischen Herrschaft abgeschüttelt hat. Einst galten sie als Wilde, aber das sind sie längst nicht mehr. Enver und seine Kumpane genießen unbekümmert das erste Aufblühen ihrer Macht. Und die Dinge entwickeln sich erstaunlich gut. Enver ist binnen 19 Tagen vom Major zum Obersten und dann zum Brigadegeneral befördert worden und hat den Kriegsminister seines Amtes enthoben, um sich selbst an dessen Stelle zu setzen. Enver gibt die Reform der Armee in die Hände der Deutschen. Und so trifft General Liemann von Sanders mit einer großen Zahl von Offizieren ein, die schon bald alle wichtigen Schaltstellen besetzen werden. Die Deutschen sehen, dass die osmanischen Soldaten keine Schuhe tragen und in Lumpen gehen, dass ihre bettelarmen Familien in Militärkantinen verköstigt werden, dass die Offiziere sich nicht um die einfachen Soldaten kümmern, dass die Militärkrankenhäuser schmutzig sind und Pferde und Maultiere krank und unbrauchbar. Liemann und seine Männer nehmen die Herkulesarbeit in Angriff und alles geht nach Plan. Mustafa Kemal glaubt nicht an einen deutschen Sieg. Auf jeden Fall misstraut er den Deutschen. Für ihn geht die größte Gefahr von den Bulgaren aus, die sich mit Österreich verbündet haben und immer noch von einem bulgarischen Großreich träumen. Aber Enver ist fanatisch und leichtsinnig. Mit Mitteln aus öffentlichen Anleihen hat das Osmanische Reich 2 Schlachtschiffe bei den Briten gekauft, aber die Engländer geben sie nicht heraus, weil Churchill Envers Absichten zu Kriegsbeginn sehr wohl durchschaut. Die osmanische Öffentlichkeit ist empört. Und just in diesem Augenblick tauchen 2 deutsche Schlachtschiffe auf, nachdem sie der britischen Flotte durch ein kühnes Manöver ein Schnippchen geschlagen haben. Großzügig, wenn auch nicht ganz uneigennützig, verkaufen die Deutschen diese Schiffe an Enver. Die Matrosen tauschen die gewohnten Mützen gegen einen Fes und Deutschland ist in der türkischen Öffentlichkeit beliebter denn je. Enver denkt, er müsse nur die islamische Trumpfkarte ausspielen, um die gesamte muslimische Welt hinter sich zu scharen und damit große Teile der russisch, britisch und französisch beherrschten Gebiete zu neutralisieren. Unglücklicherweise teilt der deutsche Kaiser diese Überzeugung. Enver hält den Krieg für eine potenziell gute und lohnende Unternehmung und deshalb beordert er die beiden neuen Schlachtschiffe und die wackere alte Hamidie eigenmächtig ins Schwarze Meer. In der Tasche des deutschen Admirals steckt ein Geheimbefehl, der besagt, die türkische Flotte soll mit Waffengewalt die Herrschaft über das Schwarze Meer erringen. Spüren Sie die russische Flotte auf und greifen Sie sie ohne Kriegserklärung an. Die Kriegsschiffe beschießen die russischen Häfen von Odessa, Noworossisk und Sewastopol und versenken mehrere russische Kriegsschiffe. Envers Kollegen sind entsetzt und fassungslos, als sie erfahren, was er hinter ihrem Rücken getan hat. Dank Envers abenteuerlichem Leichtsinn befindet sich das Osmanische Reich jetzt im Krieg mit Russland, das seinerseits Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn führt. Und das ist noch nicht alles. Da Russland selbst ebenfalls Verbündete hat, führt das Osmanische Reich jetzt auch Krieg gegen England und Frankreich. Der widerstrebende Sultan, der zu allem Unglück auch noch das Oberhaupt der muslimischen Welt ist, erklärt den Krieg unter Drängen zum Heiligen Krieg. Eigentlich hat man erwartet, dass die Verkündung des Dschihad einen Begeisterungssturm auslösen würde, aber keiner versteht, warum das Osmanische Reich auf der Seite einiger christlicher Länder gegen etliche andere christliche Länder kämpft. Mustafa Kemal hält den Krieg zwar für unsinnig, weil er kein militärisches Ziel hat, will aber trotzdem dabei sein. Er wird nach Hause beordert und erhält das Kommando über die 19. Division. Der Ersatzmann. Es war Anfang November. Ein warmer, sanfter Wind kam von Zypern und Arabien herauf. Die Leute in der Stadt hatten Berichte gehört, dass ein Frankenvolk namens Engländer für den Sultan Schiffe gebaut hatte, mit Geld aus öffentlichen Anleihen bezahlt, und dass nun diese Engländer in den Krieg gezogen waren und die Schiffe für sich behalten hatten. Das ganze Osmanische Reich war empört über diesen Betrug. Und auf allen Dorfplätzen, in allen Kaffeehäusern wurden wütende Reden geschwungen. Was sich hingegen noch nicht herumgesprochen hatte, war, dass ein anderes, freundlicheres Frankenvolk, die Deutschen, eigene Kriegsschiffe gestiftet hatte und dass diese das Feuer auf die russischen Schwarzmeerhäfen eröffnet hatten. Die Leute wussten nicht, dass Enver Pascha, de facto Militärdiktator, die Angriffe auf diese Häfen angeordnet hatte, ohne dass er sich zuvor mit dem Sultan, dem Großvezier oder der Mehrzahl der Minister besprochen hatte, von denen 4 daraufhin aus Empörung ihren Rücktritt eingereicht hatten. Sie wussten nicht, dass Enver Pascha einen großen Traum verfolgte, die Vision vom Ausbau des Osmanischen Reiches nach Osten und der Einigung aller Turkvölker unter osmanischer Herrschaft. Dies war die Zeit, in der jeder ein Weltreich wollte und keiner Zweifel daran hatte, dass ihm eines zustand. Wie war es dazu gekommen? Die Historie hat keinen Anfang, denn alles, was geschieht, wird Anlass oder Vorwand für das, was danach geschieht. Und diese Kette aus Anlass und Vorwand reicht zurück bis in graue Vorzeit, als der erste Kain des einen Stammes den ersten Abel des anderen erschlug. Jeder Mord ist Brudermord. Und deshalb ist die Kette der Schuld unendlich. Und sie begleitet jedes Volk und jede Nation auf ihren gewundenen Pfaden, so dass die Opfer des einen Verbrechens die Täter des nächsten werden und jede frisch befreite Nation sogleich zu den Mitteln ihrer vormaligen Unterdrücker greift. Zwischen den Jahren 1821 und 1913 zog sich ein langer, unerbittlich geführter Vernichtungskrieg hin, den wir heutigen gern vergessen und aus dem wir nicht das Geringste gelernt haben. Im Jahr 1821, zwischen dem 26. März und Ostersonntag, schlachteten die Christen Südgriechenlands im Namen der Freiheit 15.000 griechisch-muslimische Zivilisten ab, plünderten ihren Besitz und brannten ihre Häuser nieder. Der griechische Freiheitsheld Kolokotronis prahlte stolz, es seien so viele Leichen gewesen, dass die Hufe seines Pferdes zwischen den Toren Athens und der Zitadelle nicht ein einziges Mal den Boden berührt hätten. Auf dem Peloponnes wurden Tausende von Muslimen, die meisten davon Frauen und Kinder, zusammengetrieben und niedergemetzelt. In den 1820er Jahren wurden im Zuge von serbisch-russischen Kriegen 20.000 Muslime aus Serbien vertrieben. 1875 riefen die bosnischen Serben, orthodoxe Christen, zu einer Mordkampagne an Muslimen insgesamt und osmanischen Beamten im Besonderen auf. 1876 massakrierten bulgarische Christen die türkischstämmigen Bauern. Die Zahl der Opfer ist unbekannt. 1877 versuchte Russland, dem Osmanischen Reich entwürdigende Zugeständnisse abzupressen und erklärte auf die Weigerung der Osmanen den Krieg. Mit einer Arbeitsteilung, die sich schon im Kaukasus bewährt hatte, brachten Kosaken unter Mithilfe bulgarischer Bauern und Revolutionäre das gesamte muslimische Vermögen an sich. Manchmal wurden die Bewohner in die Sklaverei verkauft. Europäische Diplomaten vermerkten auch, dass in dieser Zeit systematisch Methoden entwickelt wurden, die Frauen so langsam wie nur möglich zu Tode zu foltern. Als Folge dieser Ausrottungskampagne setzte sich ein großer Strom, eine 500.000 halb verhungerter muslimischer Flüchtlinge in Bewegung, geeint durch die Religion, doch verschiedenster ethnischer Herkunft. Gnadenlos gehetzt von Banditen, Guerillas und Soldaten. In Edirne starben täglich 100 an Typhus. Neben und zwischen diesen Muslimen litten und starben, fast unbemerkt von der Geschichte, die Juden. Denn der übliche Schrei der Freiheitshelden jener Tage war: Juden und Türken raus. In Montenegro wurde die gesamte muslimische Bevölkerung vertrieben oder umgebracht. 1879 war ein Drittel der Muslime von Bosnien-Herzegowina entweder ausgewandert oder tot. 1912 erklärten Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland dem Osmanischen Reich den Krieg, mit der offenen Absicht, osmanische Territorien an sich zu bringen und die Bevölkerung zu vertreiben. Zu den beschriebenen Taktiken kam noch die neue Technik, Muslime in Scheunen oder Kaffeehäusern zusammenzutreiben und diese dann anzuzünden. Nach ihrem Sieg beanspruchten Bulgaren, Griechen und Serben allesamt Mazedonien für sich. Die beiden letzteren verbündeten sich zum Krieg gegen die ersten und Rumänien stieß bald darauf dazu. Die Osmanen nutzten diese Zwistigkeiten zwischen den christlichen Befreiern und eroberten Edirne und Ostthrakien zurück. Unmöglich zu sagen, wie viele muslimische, jüdische und türkische Zivilisten in den Balkankriegen umkamen. Oder wie viele Soldaten fielen. Aber belegt ist, dass das Osmanische Reich etwa 500.000 neuer Flüchtlinge aufnehmen musste. Die unablässigen Kämpfe und der nie abreißende Strom von Zuwanderern ruinierten die Wirtschaft. Ein weiteres Opfer war die größte Errungenschaft des Osmanischen Reiches, das Millet-System, das allen Bürgern Religionsfreiheit garantiert hatte. Von ein paar Augenblicken der Schwäche abgesehen, hatte das Reich durch all die Jahrhunderte seines Bestandes die verschiedenen Konfessionen geachtet, hatte ihnen gestattet, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln und ihre eigenen Gesetze aufzustellen, was ja der Grund dafür ist, dass die griechisch-orthodoxe Kirche überhaupt überlebt hat. Nun aber hatte eine ganze Horde von kleinen Hitlers den Hexenkessel des religiösen und nationalen Hasses angeheizt, und der Balkan bekam ein neues, hässlicheres Gesicht, das er bis heute behalten hat. Man kann annehmen, dass Enver Pascha an jenem 29. Oktober 1914, als er entweder selbst befahl oder doch seine Einwilligung gab, dass die russischen Basen von deutschen Soldaten in türkischen Uniformen auf deutschen Kriegsschiffen mit türkischen Namen bombardiert wurden, überzeugt war, dass er keine andere Wahl hatte, als sich auf die Seite Deutschlands zu schlagen. Die Lage war einfach genug. Großbritannien und Frankreich waren alte, wenn auch anspruchsvolle Freunde der Osmanen, aber sie hatten sich mit Russland verbündet. Und jeder Türke befürchtete, dass Russland nur darauf wartete, sich das ganze Osmanische Reich einzuverleiben, und zwar möglichst ohne einen einzigen Türken darin. Ein Sieg der Alliierten wäre eine blutige Katastrophe für die Türken gewesen und für die Russen die willkommene Endlösung. Unter diesen Umständen muss es Enver Pascha klar gewesen sein, dass der Feind seines Feindes sein Freund war und dass er nur auf einen deutschen Sieg setzen konnte. Dazu galt es, die Niederlagen eines ganzen Jahrhunderts auszuwetzen. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass sein Ehrgeiz und seine Unfähigkeit nur neues Unglück über das Land bringen sollten, denn statt einen vernünftigen Defensivkrieg zu führen, ging er sogleich zum Angriff auf die Russen in Nordostanatolien über, in undurchdringlichem Bergland und oft metertiefem Schnee. Binnen 2 Monaten waren 75.000 von 95.000 Mann umgekommen. Und er hatte die gesamte Artillerie und alle schweren Geschütze eingebüßt. Und diese beklagenswerte Verkettung von Umständen hatte nun dazu geführt, dass im November 1914 in Eskibatsche ein Sergeant mit Namen Osman auftauchte, zusammen mit einem jüdischen Schreiber, einem mit Folianten beladenen Esel und 4 mürrischen abgekämpften Gendarmen. Bei seiner Ankunft in der Stadt ging Osman zunächst einmal zum Barbier und dann erfrischt und nach Zitronenparfüm duftend schlug er unter einer Platane auf dem Maidan sein Büro auf und schickte den Schreiber mit den Gendarmen aus, um die neuen Soldaten für das Reich zu holen. So kam es, dass Iskender im Schatten seines zerzausten Vordachs saß und glücklich Vogelflöten für den Markt in Smyrna töpferte, als er plötzlich merkte, dass 4 unbekannte Gendarmen und ein Schreiber neben ihm standen und warteten, bis das Exemplar, das er gerade in Händen hatte, vollendet war. Er überlegte, was er ausgefressen hatte, und dann durchzuckte ihn die Angst. Der Schreiber rückte seine Brille zurecht und fragte: »Du bist Iskender, Töpfer in dieser Stadt?« »Ich bin Iskender, ja? Friede sei mit dir.« »Und mit dir ebenso«, antwortete der Schreiber ungerührt, kratzte sich mit einem Bleistift am Kopf und schob seinen Fes zurück, obwohl ich fürchte, es wird nicht so viel Friede sein, wie du dir wünschst. Iskender sah ihn fragend an, dann sagte der Schreiber: »Es gibt eine allgemeine Mobilmachung und du wirst wieder zum Dienst eingezogen. Ich bedauere es, aber ich fürchte, du kannst es dir nicht aussuchen.« Iskender war bleich geworden. »Was soll denn aus meiner Familie werden? Wovon soll sie leben?« »Was wird aus uns?« schluchzte Nermin, als ihr verzweifelter und doch stoischer Ehemann ins Haus kam und ihr die Neuigkeit überbrachte. »Wovon sollen wir leben? Was wird aus den Kindern? Woher bekommen wir Geld? Wir werden verhungern. Ich schaff das nicht allein. Lieber Gott, lieber Gott!« Unglücklich schaukelte sie auf ihrem Kissen hin und her, dann trocknete sie sich mit dem Ärmel die Tränen. »Es ist ein heiliger Krieg«, sagte Iskender matt. »Der Sultan hat es zum Dschihad erklärt. Gott wird es richten, so es sein Wille ist. Was kann ich machen? Ich kann mich nicht weigern. Die Franken haben uns den Krieg erklärt und morgen muss ich los. Wenn ich umkomme, gehe ich ins Paradies ein, so Gott will.« »Was haben wir davon, wenn du im Paradies bist?« schluchzte Nermin. An diesem Punkt trat Karatawuk aus dem Schatten und kniete sich vor seinen Vater hin, führte dessen Hand an seine Lippen und an seine Stirn. »Baba«, sagte er, Lass mich an deiner Stelle gehen. Iskender sah seinen Sohn an und sagte, »Du bist doch gerade erst 15. Ich bin stark genug zum Kämpfen. Ich bin mutig. Lass mich gehen. Sie ziehen mich so oder so bald ein. Lass mich jetzt gehen. Für meine Brüder und Schwestern, für unsere Mutter.« Iskender stand sprachlos da und sah seinen Lieblingssohn an. Er wusste, es gab auf diese Bitte keine Antwort. Wenn er zustimmte, würde er sich als Feigling fühlen, der lieber das Leben des eigenen Sohns riskierte. Und wenn er ablehnte, mussten seine Frau und seine Kinder hungern. »Das lasse ich nicht zu«, sagte Iskender schließlich, als sein Stolz gegenüber der Vernunft die Oberhand errungen hatte. »Ich muss meine Pflicht tun. Es ist ein heiliger Krieg, und mir bleibt keine andere Wahl. Gott wird die Seinen schützen.« Karatavuk erhob sich und wollte Einwände machen, aber sein Vater gebot ihm Schweigen. Und so suchte denn kurz darauf Karatavuk seinen Freund Memetschik auf, und zusammen gingen die beiden zum Sergeanten Osman und seinem Schreiber an seinem Tisch unter der Platane auf dem Maidan, um sich freiwillig zu melden. Memetschik war als erster an der Reihe, wurde aber als Sohn eines Christen ziemlich barsch abgewiesen. Memetschiks Augen funkelten vor Enttäuschung und Wut. »Und wer bist du?« wandte sich der Sergeant an Karatavuk. »Abdul, Sohn von Iskender, dem Töpfer.« »Verstehe«, sagte der Sergeant. »Du stehst nicht auf unserer Liste, aber dein Vater, der schon.« »Hm«, er sah den Schreiber an. »Du hast schon mit ihm gesprochen, nicht wahr, Solomon Effendi?« »Das habe ich.« »Ich biete mich an, den Platz meines Vaters einzunehmen«, sagte Karatavuk. »Das ist gute Sitte.« »Es ist gute Sitte«, pflichtete der Sergeant ihm bei und sah Karatavuk respektvoll an. »Hast du die Erlaubnis deines Vaters, an seiner Stelle zu gehen?« »Ja«, sagte Karatavuk, aber er blickte dem Sergeanten nicht ins Gesicht. »Es ist um meiner Mutter und meiner Brüder und Schwestern willen.« »Du lügst«, sagte der Sergeant. »Aber du hast Glück, ich habe es nicht bemerkt.« »Danke, Bey Effendi«, antwortete Karatavuk und sagte noch einmal, »es ist für meine Mutter und für meine Brüder und Schwestern. Ohne meinen Vater hätten sie nichts zu essen. Auf mich können sie eher verzichten. Ich bin stark. Ich kann kämpfen.« »Du bist ein guter Sohn«, sagte der Sergeant. »Auf einen Sohn wie dich kann ein Mann stolz sein.« Karatavuks Schultern wurden sichtlich breiter bei diesem Lob. »Danke, Bey Effendi. Und bitte, Bey Effendi, sag es nicht meinem Vater.« Der Sergeant nickte. »Ich werde ihm eine Nachricht schicken, dass seine Einberufung doch noch ausgesetzt wird. Er erfährt nicht, weswegen, aber morgen musst du an seiner Stelle hier sein, ne?« Die beiden Jungen zogen ab und Memetschik stieß leise Flüche aus. Tränen der Wut standen ihm in den Augen. »Weil ich Christ bin«, wiederholte er bitter die Worte des Sergeanten, und Karatavuk legte ihm tröstend den Arm um die Schulter. »Die Regeln werden schon noch geändert«, sagte er, »wenn's schlecht genug steht.« »Dann wollen wir hoffen, dass es bald schlechter steht«, sagte Memetschik. Sie blieben vor dem Haus von Abdulhamid Hodja stehen und Memetschik zog seinen ledernen Geldbeutel aus der Schärpe. Die wenigen Paras, die darin waren, holte er heraus und ließ sie wieder in der Schärpe verschwinden, dann beugte er sich nieder und nahm eine Handvoll Erde. Er schüttete sie in den Beutel, dann noch eine zweite, und zog die Schnur zu. Er reichte den Beutel seinem Freund. »Wohin du auch gehst«, sagte er, »nimm das mit und behalte die Erde immer bei dir. Und erst wenn der Krieg vorbei ist, kommst du hierher und schüttest sie an derselben Stelle wieder aus.« Die Traurigkeit des Rüstem Bey. »Warum bist du unglücklich, mein Löwe?« fragte Leila Hanim, schmiegte sich an Rüstem Bey und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Es war früher Abend, und er saß mit kummervoller Miene auf der kleinen Einfriedungsmauer eines Blumenbeets in seinem Innenhof, die Hände im Schoß. Pamuk, die weiße Katze, lag zusammengerollt an ihrem Lieblingsplatz unter dem Orangenbaum. Sie hatte im Laufe der Jahre so oft immer wieder an exakt dieser Stelle des steinigen Bodens gelegen, dass eine katzenförmige Kuhle entstanden war. Zu Rüstems Füßen kroch mühsam eine große Schildkröte vorbei. Auf ihrem Panzer erstarrte Wachsströme wie Lava, denn sie hatte Leila vor kurzem als romantischer wandelnder Kerzenhalter gedient. »Unglücklich bin ich nicht«, antwortete Rüstem Bey. Eher traurig. Was ist es, was dich traurig macht? Rüstem machte eine unbestimmte Geste. Es ist der Krieg. Ich sollte kämpfen. Und ich schäme mich, dass ich hier sitze. Aber du hast deinen Militärdienst geleistet, sagte Leila, entsetzt bei dem Gedanken, dass er in den Krieg ziehen könnte. Und fügte ein wenig taktlos hinzu, bist du nicht schon zu alt? Aber Rüstem Bey war nicht in der Stimmung, in der ihn so etwas kränkte. Ich habe eine Menge Erfahrung, und solange ein Mann noch Kräfte hat, ist er nicht zu alt. Ich würde sogar sagen, ich bin stärker als die meisten Jungen, die in den Krieg ziehen. Natürlich bist du das, beteuerte Leila, und sie war überzeugt davon. Schließlich war er ein Mann, der manchmal tagelang allein in den Bergen auf die Jagd ging. Er lud einen erlegten Hirsch auf den Rücken seines Pferdes, als wäre er aus Stroh. »Ich hätte mich freiwillig gemeldet«, sagte Rüstem Bey. »Ich hatte mich sogar schon mit meinem alten Regiment in Verbindung gesetzt, gleich als ich sah, dass es Krieg geben würde. Aber ich habe einen Auftrag vom Gouverneur, der mir die Verantwortung für Ruhe und Ordnung hier überträgt. Ich soll eine Bürgerwehr aufstellen.« Anscheinend kommt die Gendarmerie größtenteils an die Front. Eine Bürgerwehr? Alte Männer und kleine Jungen und Krüppel, sagte Rüstem Bey. Und sobald die kleinen Jungen groß genug sind, kommen auch die an die Front und ich muss neue kleine Jungen suchen. Das heißt, du bleibst hier? Ja, ich bleibe hier, aber nicht ohne Bedauern. Ich fühle mich schuldig. Dem Himmel sei Dank, sagte sie. Wenn du nicht da wärest, könnte ich hier nicht leben. Sie wusste, dass allein seine Gegenwart dafür sorgte, dass sie in der Stadt mit Anstand und Respekt behandelt wurde. Außerdem hat der Sultan Padischach den Krieg zum Heiligen Krieg erklärt. Rüstem Bey machte eine Pause und Leila fragte sich, was das bedeutete. Ein Heiliger Krieg? Jawohl, ein Heiliger Krieg. Der Sultan Padischach war noch nie bei einem Beerdigungskommando dabei, wenn die Leichen zu lange in der Sonne gelegen haben. Ich will dir eines sagen, meine Tulpe, auch wenn ich es keinem anderen sagen würde, denn es würde meinem Ansehen schaden. Versprichst du mir, dass du es nicht weiter sagst? Dass ich was nicht weiter sage? Was ich dir jetzt sagen will. Ich sage es nicht weiter, wenn du es nicht willst. Wem sollte ich es denn schon erzählen, Pamuk? Du plauderst gern mit Philothei und Drusula. Stundenlang manchmal. Ich bin sicher, das, was du dort erzählst, wird in der Stadt weitererzählt. Aber was ist es nun, was ich nicht weiter sagen soll? Und ich verspreche, ich erzähle es weder den beiden noch Pamuk. Ich habe meine Meinung zum Heiligen Krieg und behalte sie sonst lieber für mich. Ich will ja nicht gesagt bekommen, dass ich ein Gotteslästerer bin, aber ich denke mir, wenn ein Krieg heilig sein kann, dann ist Gott es nicht. Bestenfalls kann ein Krieg notwendig sein. Oh, sagte Leila, als sie sah, dass es etwas war, worüber sie erst nachdenken musste. Rüstem erhob sich und sah sie an. Er streichelte ihr zärtlich die Wange, dann ging er zurück ins Haus. Leila übernahm seinen Platz auf der Mauer, sann darüber nach, was wohl kommen würde, und hatte Angst um Rüstem Bey und um sich selbst. Eine kleine Freundlichkeit. Polixeni eilte durch die Gassen, einen Topf in der Hand, und wieder einmal ging ihr durch den Kopf, um wie viel stiller alles geworden war, seit so viele Männer eingezogen waren. Es war ja erst ein paar Tage her, und trotzdem machte schon alles einen verlassenen Eindruck, und alles schien nur die Kulisse zu etwas, das fehlte. So viele Gesichter, die sie vermisste, so viele Schatten, die nicht an ihrem Platz waren, so viele tiefe, heisere Stimmen, die nicht mehr von den Wänden widerhallten. Selbst die Luft war anders, es fehlte der übliche Geruch nach Schweiß und Tabak, und die Tische des Kaffeehauses wirkten unbehaglich ohne die übliche Klientel von Arbeitsscheuen über ihren Tavla-Brettern. Es gab keine Nachrichten von der Front. In diesem Reich, so gewaltig, so chaotisch, so bedrängt auf allen Seiten, so zerrüttet von den unablässigen Angriffen, erfuhren die Frauen oft erst nach Jahren, in denen sie nichts mehr von ihnen gehört hatten, dass ihre Männer oder Söhne umgekommen waren. Polixeni streifte an der Hintertür von Nermins Haus, ihre Schuhe abklopfte und trat sogleich ein. Sie fand Nermin im Halbdunkel beim Zwiebelschälen, und so konnte sie nicht sagen, weswegen sie weinte. »Du solltest sie unter Wasser schneiden«, riet Polixeni, »dann brenn sie nicht so.« »Wenn ich nicht deswegen weinte, antwortete Nermin und zuckte mit den Schultern. »Wie geht es dir?« »Zwei meiner Söhne sind fort«, sagte Nermin. »Karatavuk ist für seinen Vater gegangen. Iskender rast vor Wut. Er sagt, sein eigener Sohn hat ihn belogen. Es war eine edle Lüge. Ja, es war anständig. Aber wer weiß, ob wir ihn wiedersehen. Der Sultan ruft, und die Männer gehen fort und kommen um. Und wir Frauen, wir essen Staub und trinken Tränen. Memetschik ist genauso wütend, sie haben ihn nicht mit Karatavuk ziehen lassen.« Polixeni fasste ihre Freundin am Arm. »Alles ist in Gottes Hand. Gott macht seine Pläne, auch wenn wir nie wissen, warum er sie so und nicht anders macht. Gott kennt für jeden Sperling die Stelle, an der er zu Boden fällt, und für jedes Sandkorn den Ort, an den der Wind es trägt. Gott gibt uns Kummer und Entbehrung. Ich möchte Gott gern fragen, haben wir das verdient? Karatavuk will uns schreiben, habe ich dir das erzählt? Ich dachte, er will einen Kameraden suchen, der schreiben kann, aber dann hat er mir verraten, dass Memetschik ihm Lesen und Schreiben beigebracht hat, als sie noch klein waren. Mit Zweigen haben sie ihm Sand geschrieben, und ich wusste überhaupt nichts davon. Zuerst war ich verblüfft, dann glücklich, dann dachte ich, aber ich kann's ja nicht lesen. Du findest schon jemanden, der es dir vorliest. Ich habe oft überlegt, antwortete Nermin, wie das wäre, wenn wir lesen und schreiben könnten. Was sollen wir damit, habe ich dann gedacht, das brauchen wir nicht. Was haben wir schon zu lesen? Wir arbeiten auf dem Feld, wir kochen das Essen, wir bringen die Kinder zur Welt. Was nützt uns denn dabei das Lesen? Was würden wir lernen? Sie zögerte. Aber jetzt, wo meine Söhne fort sind, weiß ich, dass es doch zu etwas gut ist. Die beiden Frauen sahen sich einen Moment lang an, dann reichte Polixeni ihr den mitgebrachten Topf. Nermin erkannte die Arbeit ihres Mannes und spürte etwas wie wohlige Wärme im Bauch. »Für dich«, sagte Polixeni. »Was ist es?« Nermin nahm den Topf, hob den Deckel ab und blickte hinein. »Oliven, in meiner Familie haben wir einen Baum und es gibt einen alten Glauben. Wenn einer von unseren Lieben fort ist, dann essen wir Oliven von diesem Baum und es heißt, dann kommt er wohlbehalten zurück. Bei uns hat es immer geholfen und vielleicht hilft es dir jetzt auch. Du musst jeden Tag eine essen, dann kommen deine Söhne zurück.« Nermin war gerührt. »Aber brauchst du sie denn nicht selbst?« fragte sie. »Eines Tages kommen sie und holen auch Memetschik für den Arbeitseinsatz. Das hat Karatavuk gesagt.« »Es ist ein guter Baum«, sagte Polixeni. »Wir haben viele Oliven, wir heben sie auf und essen sie nur, wenn jemand fort ist. Wenn sie alle sind, bekommst du mehr. Aber wenn deine Söhne wieder da sind, kann ich dann den Topf zurückhaben? Es ist ein guter Topf und ich habe nicht viele. Er ist von Iskender.« »Ich weiß«, sagte Nermin. »Wenn ich einen von seinen Töpfen halte, dann ist es, als spürte ich seine Hand. Es ist ein Trost für mich. Ich spüre die Kraft in seinen Fingern.« »Ich muss zurück«, sagte Polixeni. »Wir haben mal wieder nichts zu essen und ich muss mir noch etwas einfallen lassen.« »Nimm eine von den Zwiebeln«, sagte Nermin. »Und kann ich dich noch um einen Gefallen bitten?« »Ja.« »Ich danke dir für die Oliven, aber könntest du noch das Bild von eurer Jungfrau für mich küssen und sie bitten, dass sie gut Acht gibt auf meinen Karatavuk?« »Ich gehe gleich auf dem Rückweg noch in der Kirche vorbei«, versprach ihr Polixeni. »Nur Mut.« Nermin hob die Hand zum Gruß und lächelte schwach. Draußen vor der Tür schlüpfte Polixeni in ihre Pantoffeln und kehrte zurück in die gespenstische Stille der Stadt. Mustafa Kemal, 12. Enver Pascha, jung, schmuck und schneidig, angeheirateter Neffe des Sultans, schickt sich zu einer Katastrophe von geradezu napoleonischen Dimensionen an. Mustafa Kemal hat bereits bei einem der besonders wahnwitzigen Unternehmen Envers das Kommando abgelehnt. Den Vorschlag, 3 Regimenter über Persien nach Indien zu schicken und die dortigen Muslime zum Aufstand zu bewegen. Auch nach Afghanistan hat Enver einen Botschafter geschickt, der jedoch ganz und gar ratlos ist, wie er das Volk dazu bringen soll, sich zu erheben. Er verteilt viel Gold an afghanische Kriegsherren, die aber eine Art haben, anschließend damit zu verschwinden, und kehrt unverrichteter Dinge zurück. Jetzt will Enver Russland angreifen. Schon lange träumt er davon, das Osmanische Reich nach Osten auszuweiten. Ein Traum, den er nie aufgibt und der schließlich der Hauptgrund dafür sein wird, dass er den Krieg verliert. Außerdem will er sofort eine Offensive im Süden starten. General Liman von Sanders erklärt ihm, dass die Kampagne im Osten sehr unvernünftig wäre und dass die Armee eine längere Phase der Ausbildung, der Neubewaffnung und Erholung braucht. Aber Enver übernimmt selbst das Kommando und zieht unbelehrbar über den Kaukasus in Richtung Russland. Die Alawakber-Berge sind 3000 Meter hoch. Der Schnee liegt an manchen Stellen 6 Meter tief. Die Temperatur beträgt minus 26 Grad und es schneit ununterbrochen. Die meisten Soldaten erfrieren. Was übrig bleibt, wird bei Sarikamis von den Russen geschlagen und die 10.000, die noch den Rückmarsch antreten, sterben fast alle an Typhus. Die Katastrophe dieses Feldzugs ist kaum in Worte zu fassen. Als Mustafa Kemal ihn in Istanbul aufsucht, findet er Enver blass und abgekämpft. Er sagt wenig über Kemals neuen Auftrag und verweist ihn an das Büro des Generalstabs, wo man aber leider weder von Mustafa Kemal noch von der 19. Division, zu deren Kommandanten er eben berufen wurde, gehört hat. Schließlich klärt sich doch noch alles und er macht sich auf den Weg nach Maidos auf der Halbinsel Gallipoli. Maidos ist ein bezauberndes Hafenstädtchen und es gibt viele reiche Griechen dort, die in großen, kühlen Häusern leben. Und zahlreiche Goldschmiede. Nach dem Krieg, als die Griechen fort sind, wird das Städtchen in Aegeabad umbenannt. Es wird stolz mehrere Statuen von Mustafa Kemal Atatürk präsentieren und die optimistischen Einheimischen werden niemals aufhören, nach den Schätzen zu suchen, dem Geld und den Juwelen, die angeblich die Griechen im Garten vergraben oder in Wänden und Kellern versteckt haben. Auch Karatavuk kommt nach Maidos. In aller Eile hat man ihm die Grundbegriffe des Kriegshandwerks beigebracht und er hat sich als begabter Schütze erwiesen. Voller Begeisterung hat er sich in den Dschihad gestürzt und kann es gar nicht erwarten, den Propheten in seinem eigenen Garten im Paradiese zu sehen. Und er ist verzaubert von der Schönheit der Halbinsel Gallipoli und schreibt seiner Mutter einen seltsam ekstatischen Brief. »Meine liebe Mutter, du bist stolz, dass du 2 Soldaten geboren hast. Mein Herz ist froh über den Brief, den du mir von Nachbars Hand hast schreiben lassen. Er war so reich an guten Ratschlägen. Als ich ihn bekam, saß ich unter einem Birnbaum an einem Bach, mitten auf der wunderbar grünen Ebene von Divrin. Die liebliche Landschaft entzückte meine Seele. Karatavuk in Gallipoli. Karatavuk erinnert sich. 1. Ich will nicht von meiner Ausbildung erzählen. Sie war hart und setzte mir mehr zu als der Krieg im Winter. Aber immerhin ging sie rasch vorbei, denn wir wurden dringend an der Front gebraucht. Außerdem waren wir alle entrüstet über die Art und Weise, wie die Franken uns um die Kriegsschiffe betrogen hatten. Und unser Zorn half uns, die Strapazen zu ertragen. Zum Glück kam ich gut zurecht und lernte so schnell, dass meine Vorgesetzten auf mich aufmerksam wurden. Vor allem, weil ich noch so jung war und weil ich mich freiwillig anstelle meines Vaters gemeldet hatte. Ich konnte auch gut mit dem Gewehr umgehen. Und deshalb kam ich zu meinem Regiment mit der Empfehlung, ich sei als Scharfschütze geeignet. Diese Empfehlung dürfte dafür verantwortlich sein, dass ich heute am Leben bin, wo fast alle meine Kameraden tot sind. Denn oft streifte ich durch die Gegend und tat meinen Dienst als Heckenschütze, während sie im Schützengraben blieben, wo viele durch versteckte Minen umkamen. Wenn ich an diese frühen Tage zurückdenke, fällt mir vor allem ein, dass wir alle überzeugt waren, es wäre ein heiliger Krieg. Heute habe ich meine Zweifel, ob es überhaupt so etwas wie einen heiligen Krieg gibt, denn Kriege sind von Natur aus unheilig, genau wie ein Hund von Natur aus ein Hund ist. Und da keiner diese Zeilen vor meinem Tod lesen wird, kann ich getrost hier schreiben, dass es für meine Begriffe auch keinen Gott gibt. Dazu habe ich viel zu viel Böses gesehen und selbst zu viel Böses getan. Auch als ich noch an ihn glaubte. Ich denke, wenn es einen Gott gäbe, hätte er all dieses Unrecht verhindert. Aber damals zweifelte keiner von uns daran, dass es ein heiliger Krieg war. Und wir waren alle wie berauscht vom Gedanken an den Märtyrertod. Die Imame versicherten uns, dass wir, wenn wir in einem heiligen Krieg stürben, dem Propheten in seinem Garten begegnen und von grünen Paradiesvögeln dorthin getragen würden. Und am Tag der Auferstehung könnte jeder von uns 70 Menschen nennen, die er mit ins Paradies nehmen wollte. Also würden unsere Familien und Freunde dort mit uns vereint sein. Das Beste aber war, dass uns im Paradies 72 Jungfrauen verwöhnen würden. Wir machten oft unsere Witze über die 72 Jungfrauen. Aber was kann ein junger Mann sich Schöneres vorstellen? Wir waren hin und her gerissen zwischen Diesseits und Jenseits und voller Vorfreude, weil uns das Paradies zum Greifen nahe erschien. Die Mauer zwischen uns und der ewigen Glückseligkeit, so dünn wie das Papier, auf dem ich schreibe. Und ebenso leicht zu zerreißen. Mir wird Angst und Bange bei dem Gedanken, dass ich die 8 Jahre Chaos und Zerstörung beschreiben soll, die ich in 2 Kriegen durchlebt habe. Wie soll ich schildern, was ich dabei gelernt habe und wie schnell? Ich war der 5. Armee zugeteilt und traf im frühen Frühjahr in Meidos ein. Zur Zeit meiner Ankunft wuchsen Zistrosen zwischen den Felsen, Klatschmohn, so rot wie Taubenblut, Margeriten, Oregano, so scharf und aromatisch wie Pfeffer, und winzige rote Blumen mit einem schwarzen Herzen in der Mitte. Auf den Straßen verkauften alte Männer und kleine Jungen Brot. Zusammen mit den anderen Rekruten war ich tagelang marschiert. Und wenn ich es mir heute überlege, muss ich in meiner Soldatenzeit so viel marschiert sein, dass ich den Erdball 3-mal hätte umrunden können. Anfangs hatte ich keine richtige Uniform. Ich trug Reste der alten weißen Sommeruniform und auf dem Kopf einen Fes anstelle der vorschriftsmäßigen Fellmütze. Mein erster Korporal befahl mir, den Fes mit Schlamm einzureiben, damit er nicht so auffiel, und lachte mich aus, als ich mich sträubte. Aber er wurde mir im Gefecht ohnehin vom Kopf gerissen und ich fand ihn nie wieder. Meidos war ein hübsches Küstenstädtchen. Die Straßen waren mit schweren Steinen gepflastert und auf den Stufen und in Hauseingängen dösten verschlafene Hunde vor sich hin. Es gab Feigen und Reben und die Spatzen zwitscherten laut von den Dächern. Es gab einfältig meckernde Ziegen und melancholisch muhende Kühe. Ich weiß noch, dass wir gleich nach meiner Ankunft auf die Ebene von Divrin verlegt wurden. Und von dort schrieb ich meiner Mutter einen langen Brief. Ich erzählte ihr von der Schönheit des Ortes und glaube, ich habe ihr geschrieben, bei meiner Rückkehr wolle ich mir eine Frau suchen. Ich frage mich, was aus diesem Brief wohl geworden ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter ihn überhaupt erhalten hat. Und überhaupt, wer außer meinem Freund Mehmetschik, dem Rotkehlchen, Gott gibt, dass er noch lebt, könnte diesen Brief meiner Mutter vorlesen. Aber Gott ist groß und gnädig, und sein Wille geschehe. Danach durfte ich nicht mehr schreiben, und dann kamen auch schon die großen fränkischen Schiffe, und es dauerte nicht lange, bis die Schlacht begann. So etwas wie diese großen Schiffe habe ich nie wieder gesehen. Ich glaube, es waren ungefähr 16 an der Zahl. Ich kann gar nicht beschreiben, wie riesig sie waren. Sie waren wie schwimmende Inseln. Sie verdüsterten den Himmel mit ihrem schwarzen Qualm und sie hatten so riesige Geschütze, dass man sich kaum vorstellen konnte, wie Menschen sie je hatten bauen können. Als wir sie auf dem Meer herankommen sahen, sank uns der Mut. Wir waren überzeugt, dass alles aussichtslos war, aber die Offiziere schienen zuversichtlich. Sie sorgten dafür, dass wir immer etwas zu tun hatten. Und wir ließen uns von ihrem Optimismus anstecken. Wisst ihr, was das Seltsamste am Soldatendasein ist? Dass man immer wieder aufgefordert wird, Selbstmord zu begehen, und man gehorcht. Da traf es sich gut, dass so viele von uns es gar nicht abwarten konnten, ins Paradies zu kommen. Fast alle Angriffe waren Sturmangriffe auf befestigte Stellungen. Das galt für beide Seiten. Und als wir die Berge von fränkischen Toten vor unseren Schützengräben sahen, empfanden wir sogar Mitleid mit ihnen. Ich war in der Nähe von Kilitbahir stationiert, nicht weit von Meidos. Aber ich war froh, dass ich nicht in der Festung selbst lag, weil die Schlachtschiffe sie mit Hunderten von Granaten beschossen. Stellt euch das vor, die Granaten reißen riesige Löcher in den Boden. Felsbrocken und Erdklumpen fliegen einem um die Ohren und man kann sich nicht im Mindesten wehren. Und bei all dem herrscht ein Höllenlärm, als ob die Welt untergeht. Ein Grollen und Krachen wie Blitz und Donner, ein Pfeifen und Heulen und Sirren und zwischendurch immer wieder Totenstille. Dazu noch das Stöhnen und Röcheln der Verwundeten. Die Schreie in allen Tonarten, von den leisen melodischen bis hin zu den markerschütternd schrillen. Stellt euch vor, ihr seid von Kopf bis Fuß mit Staub bedeckt. So schweißgebadet, dass der Staub überall kleben bleibt und den ganzen Körper bedeckt. Stellt euch vor, ihr habt überall blutende Wunden, die sich in der Staubkruste dunkel abzeichnen. Stellt euch vor, eure Kehle ist so ausgedörrt, dass sie sich anfühlt, als hättet ihr trockenes Laub verschluckt, und sie ist so zugeschwollen, dass euch der Atem stockt. Als die fränkischen Schiffe später unsere Stellungen beschossen, nahmen sie Schrapnellgeschosse, aber die richteten nicht so viel Schaden an, weil wir unsere Schützengräben oben abgedeckt hatten. Wenn sie mit Sprenggranaten geschossen hätten, wäre es um uns geschehen gewesen, aber die waren ihnen offenbar ausgegangen. Auch wir hatten zeitweise keine Granaten mehr. Irgendwann nach Mittag glaubten wir schon, wir hätten verloren, denn wir waren erschöpft, hatten zu große Verluste erlitten und unsere Munition war fast aufgebraucht, aber aus irgendeinem Grund drehten einige der Schiffe, die uns beschossen hatten, plötzlich bei. Und dann lief eins von ihnen auf der anderen Seite der Bucht auf eine Mine und sank binnen 2 Minuten direkt vor unseren Augen. Einige Minenräumboote näherten sich, aber sie verloren den Mut und etwa 2 Stunden nach dem Untergang des ersten Schiffs liefen 2 weitere auf Minen. Eins davon trieb so nah ans Ufer, dass wir es ohne Schwierigkeit mit unseren Granaten beschießen konnten. Später sanken diese beiden Schiffe auch noch und wir waren traurig, als wir es sahen, denn beide waren prachtvolle Schiffe. Es war wie beim Schlachtfest. Man freut sich über das Fleisch und trauert um den herrlichen Bullen. Am Ende des Tages wussten wir, dass wir einen Sieg errungen hatten und niemand war überraschter als wir. Trotzdem war uns klar, dass wir nicht die geringste Chance hatten, wenn der Feind am Morgen mit seinen Schiffen zurückkehrte. Unsere Städte waren vollkommen verwüstet, unsere Festungen fast dem Erdboden gleich. Wir wussten, die großen Schiffe würden bald in die Häfen von Istanbul einlaufen und dann war der Krieg verloren. Karatavuk in Gallipoli. Karatavuk erinnert sich. 2. Die Franken kehrten erst nach 1 Monat zurück und in der Zwischenzeit hatte sich eine Menge getan. Zunächst einmal machte ich eine Entdeckung, die uns alle verwirrte, dass nämlich einige von den Franken auf unserer Seite standen. Wir wunderten uns, weil doch das Sprichwort sagte, alle Ungläubigen seien ein einziges Volk. Und jetzt sah es mit einem Mal so aus, als ob das nicht stimmte, als ob einige Franken doch zum Haus des Islam gehörten und nicht zum Haus des Krieges. Diese Franken nannten sich Deutsche und zu unserer großen Überraschung waren sie Christen. Sie hatten einen Kaiser, der sich zum Beschützer der Muslime erklärt hatte, und sie hatten uns die 9 Schlachtschiffe geliefert, anstelle der Schlachtschiffe, die die anderen Franken, die Engländer, uns vorenthalten hatten. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass die Franken unter sich uneins waren und fand es damals wie heute merkwürdig, dass diese deutschen Franken Seite an Seite mit uns kämpften, obwohl unsere eigenen Christen das nicht durften. Noch merkwürdiger war, dass die deutschen Franken sehr wichtige Positionen bekleideten und dass einer von ihnen das Kommando über uns hatte, ein sehr fähiger General namens Liemann von Sanders. Es gab viele von diesen deutschen Offizieren und sie gaben unseren türkischen Offizieren Ratschläge und Befehle und unterhielten sich mit ihnen in einer Sprache, die weder deutsch war noch türkisch, sondern eine andere fränkische Sprache namens Französisch. Ihr werdet ebenso verwirrt sein wie wir, wenn ich euch sage, dass die Franzosen, die diese Sprache erfunden hatten und die wir Tangos nannten, zu unseren Feinden zählten. Mein Leutnant, er hieß Orhan, erklärte mir, dass er sich mit den deutschen Offizieren auf Französisch unterhielt, weil Französisch die Sprache der Gebildeten sei. Zum anderen durfte ich nicht mehr an meine Mutter schreiben und ich bekam sogar Ärger, weil ich schreiben konnte. Niemand rechnete damit, dass ein Soldat schreiben konnte, und deshalb geriet ich unter Verdacht. Eines Morgens nach dem Gebet, als ich gerade zu einem Einsatz mit einem Sondertrupp aufbrechen wollte, packten mich plötzlich 2 Männer und brachten mich zu meinem Kompaniechef. Als ich vor ihm salutierte, blickte er zu mir auf, schob einige Papiere auf seinem Schreibtisch beiseite und sagte schließlich, »Rühren!« Nachdem er sich nach meinem Namen und meiner Einheit erkundigt hatte, zeigte er mir einen Brief und fragte, »Hast du das geschrieben, Abdul Nefer?« Ich nahm den Brief und antwortete, »Das ist ein Brief, den ich an meine Mutter geschrieben habe.« Der Kompaniechef sagte, »Lies ihn vor.« Ich wollte ihn nicht vorlesen, weil er an meine Mutter gerichtet war. Aber ich wusste, dass man sich dem Befehl eines Kompaniechefs nicht widersetzen darf, und so begann ich zu lesen. »Meine liebe Mutter, Wieder sitze ich unter einem Birnbaum und alles ist noch viel schöner als zuvor. Die liebliche Landschaft entzückt meine Seele mehr denn je. So oder so ähnlich ging es weiter. Wenn ich an meine Mutter schrieb, beflügelte mich der Gedanke an sie und ich schrieb liebevoller, als ich es hier tue. Und ich erzählte ihr nichts, was sie hätte beunruhigen können. Ich las den Brief vom ersten bis zum letzten Satz und es beschämte mich, weil ich meine ganz persönlichen Gedanken vor wildfremden Menschen offenbaren musste. Anschließend gab ich dem Major den Brief zurück und er fragte, woher soll ich wissen, dass das stimmt, was du liest? Ich zeigte auf das Papier und antwortete, weil es hier steht. Er sagte, das sind griechische Buchstaben. Aber die Worte sind türkisch, erwiderte ich. Der Kompaniechef sah mich an und sagte, es ist noch nicht lange her, da kämpften wir gegen die Griechen. Und das kann schon morgen wieder so sein. Wir können keine Griechen brauchen, nicht hier in der Armee. Die Gefahr, dass sie Spione sind, ist zu groß. Ich bin kein Grieche, Herr Major, entgegnete ich. Du bist kein Christ? Herr Major, ich bin Muslim. Das versichert mir auch der Imam deiner Einheit, sagte der Kompaniechef. Aber es ist nicht schwer, den Muslim zu mimen. Wie erklärst du diesen Brief? Es ist ein Brief an meine Mutter. Ja, sicher, es ist ein Brief an deine Mutter, aber wieso ist er auf Griechisch? Er ist nicht auf Griechisch, Herr Major, sagte ich noch einmal. Es ist türkisch, nur in griechischen Buchstaben geschrieben. Ich wollte es gern lernen und ein Freund hat es mir beigebracht. Was sind das für eine Geschichte? Fragte der Kompaniechef, an niemand Bestimmten gerichtet, und da beugte sich Leutnant Orhan, der seitlich neben ihm stand, vor und sagte, »Wenn Sie gestatten, Herr Major«, er nahm den Brief, warf einen Blick darauf und sagte, »Es gibt Gegenden, wo man Türkisch spricht, aber Griechisch schreibt. Ich habe mir sagen lassen, dass es an der Westküste weit verbreitet ist und besonders im Südwesten, von wo unsere Soldaten kommen. Man nennt diese Leute Karamanliden.« »Wie können wir das überprüfen?« fragte der Kompaniechef und der Leutnant antwortete, »Wir haben eine ganze Reihe griechischer Ärzte«, und der Kompaniechef sagte, »dann holen Sie einen her.« Kurz darauf meldete sich ein griechischer Arzt von einer Sanitätseinheit, betrachtete den Brief und sagte, »Das sind griechische Buchstaben, aber die Sprache ist türkisch. Das könnte nur ein Grieche lesen, der auch türkisch spricht.« Der Kompaniechef hatte sich also versichern lassen, dass es wirklich türkisch war und schickte den Arzt wieder fort. Er wandte sich an Leutnant Orhan, der mein Zugführer war und zwei Tage später in der Schlacht um Krithia fallen sollte, und fragte, ist er ein guter Soldat? Worauf Leutnant Orhan antwortete, ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeiten und wollte seine Beförderung zum Unteroffizier vorschlagen. Mit einem Seufzer erhob sich der Kompaniechef, wandte sich an mich und sagte, »Und du schreibst keine griechischen Briefe mehr, verstanden? Ich habe schon genug Ärger, auch ohne, dass die Zensoren mir mit diesem Unsinn kommen.« »Jawohl, Herr Major«, sagte ich, und er sagte, »wegtreten«, und ich stand noch einmal stramm, grüßte, und dann ging ich mit Leutnant Orhan wieder zurück zu meiner Einheit. Ich habe meiner Mutter nie wieder geschrieben. Karatavuk in Gallipoli. Karatavuk erinnert sich. 3. Wir wussten alle, dass die Franken zurückkehren würden mit weiteren Schiffen und mit einer ganzen Armee. Und mancher verzagte, aber das Schicksal wollte es, dass mein Befehlshaber Mustafa Kemal war. Und das war ein Glück für mich und meine Kameraden. Ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal gibt es ganz besondere Menschen, die alle anderen überragen. Ich denke, Abdulhamid Hodja war so ein Mensch und Rüstem Bey auch. Manchmal kommt einer, dem ist es vorbestimmt, dass ein Löwe oder Adler aus ihm wird, wo aus uns anderen nur Schafe und Spatzen werden. Und ein solcher Mensch wird nicht zum Spielball des Schicksals, sondern er nimmt das Schicksal in die Hand, als wisse er besser als die anderen, was getan werden muss. Als habe er eher als die anderen einen Begriff davon, was die Welt wirklich braucht. Heute ist Mustafa Kemal unser Präsident, da müsste einer schon hinter dem Mond leben, wenn er noch nicht von ihm gehört hat. Und ich weiß, für uns heute ist er der größte aller Türken. Und Leute wie ich, die ihm persönlich begegnet sind, die scheinen selbst ein klein wenig heller von seinem Glanz. Aber damals war er ja nur ein Offizier wie alle anderen. Und keiner von uns konnte wissen, dass nochmal ein so großer Mann aus ihm werden würde. Aber was wir wussten, Das war, dass wir uns keinen besseren Kommandanten wünschen konnten. Und wir Soldaten waren dankbar, unter ihm dienen zu dürfen, denn ihm vertrauten wir. Das lag daran, dass er wirklich Offizier war und nicht nur jemand, der sich ein schönes Leben in Uniform machte. Und er war schon einmal in dieser Gegend im Einsatz gewesen und kannte sie ganz genau. Er ging ganz nach vorn und spähte die Franken mit dem Fernglas aus und riskierte sein Leben dabei, wie ein anständiger Soldat. Und er stürzte sich in die Schlacht und wurde nie getroffen, als hätte er einen unsichtbaren Schild. Es hieß, unter seinem Kommando hätte sich das 38. Regiment zur Mustertruppe entwickelt. Und dieser Gedanke machte auch uns Mut. Mustafa Kemal sah jede Bewegung des Feindes voraus und deshalb konnte er ihn immer wieder überraschen und fast alle seine Angriffe waren erfolgreich. Allerdings kommen mir, wenn ich heute darüber nachdenke, auch in diesem Punkt meine Zweifel. Wie gesagt, es waren allesamt Sturmangriffe. Und mehrfach opferte Mustafa Kemal Tausende von uns an einem einzigen Tag. Er feuerte uns an und wir waren ja ohnehin bereit zu sterben. Aber heute kommt mir das als unnötige Verschwendung vor. Ein Soldat ist ja eine Art Munition. Und uns wurde immer eingeschärft, dass wir keine Munition verschwenden dürften. Wenn ich mir das heute überlege, gab es eigentlich überhaupt keinen Grund, dass wir Ausfälle oder Gegenangriffe machten. Wir hätten nur warten müssen, bis die Franken ihre Kräfte mit Angriffen auf uns aufzehrten. Denn die vielen Toten gab es auf beiden Seiten bei den Angriffen, nicht bei der Verteidigung. Es war eine große Halbinsel, und wir hätten nie Männer genug gehabt, um jeden möglichen Landeplatz zu sichern. Und so wurde beschlossen, eine mobile Einsatztruppe zu schaffen, eben die 19. Division, zu der auch ich gehörte. Und unser Lager hatten wir in Bigale. In den Monaten bis zur Rückkehr der Franken kamen 5 weitere Divisionen hinzu, und die ganze Zeit waren wir mit 2 großen Aufgaben beschäftigt, bei denen es keinen Augenblick Ruhe gab. Wir zogen Stacheldraht, bis unsere Hände blutig waren und die Uniformen in Fetzen hingen und hörten erst auf, als es keinen Draht mehr gab. Wir bauten Wälle und legten Gräben an und aus Sandsäcken bauten wir Schützennester und wir fällten Bäume und rodeten Büsche, damit sie dem Feind keine Deckung boten. Mustafa Kemal erwartete den Angriff von Süden her. Der deutsch-fränkische General prophezeite, er werde bei Bolayir kommen. Und so marschierten wir zwischen diesen beiden Schauplätzen hin und her, machten an beiden Manöver, übten den Kampf bei Nacht und bei Tage und lernten den Umgang mit dem Bajonett. Denn im Nahkampf ist beim Bajonett die Gefahr, dass man die eigenen Kameraden verwundet, nicht so groß wie bei den Schusswaffen. Eine Kugel kann geradewegs durch den Feind hindurchgehen und einen eigenen Mann treffen. Erst später im Kampfgetümmel lernten wir allerdings, dass es seine Nachteile hat, wenn man einem Gegner das Bajonett zwischen die Rippen sticht. Denn Rippen sind wie Sprungfedern und klemmen das Bajonett fest und dann bekommt man es erst wieder heraus, wenn man sich mit dem Fuß dagegen stemmt. Und das ist keine anständige Sache, denn es ist grausam zu dem Sterbenden. Er klammert sich an das Bajonett. Und dann muss man ihm ins Gesicht blicken. Und das Gesicht verfolgt einen hinterher in Gedanken, die Augen, das Blut, das er spuckt. Und man träumt davon und kann nicht schlafen. Nicht einmal, wenn man todmüde ist. Am Ende unseres Manövermonats waren wir überzeugt, dass Mustafa Kemals Division die beste von allen war. Und dass wir den besten Kommandanten hatten, denn er war ständig in Bewegung, beobachtete alles durch sein Fernglas und dachte angestrengt nach. Am Tag, nachdem wir unsere Vorbereitungen abgeschlossen hatten, begann die fränkische Landung. Das Schussfeld war geräumt, die schweren Kanonen standen bereit und wir hatten den Feind im Visier. Es war wie eine Hochzeit, bei der die Gäste gerade in dem Augenblick eintreffen, wo man den Braten aufträgt. Mustafa Kemal, 13. Zwischen Mustafa Kemal und dem deutschen Kommandanten Otto Liemann von Sanders entwickelt sich eine seltsame Beziehung. Liemann ist ein intelligenter, besonnener Offizier, der selten Fehler begeht. Er hat die meisten führenden Positionen mit Deutschen, nicht mit Türken besetzt, was unter den osmanischen Offizieren für allerlei böses Blut sorgt. Anders als der britische Kommandant, Sir Ian Hamilton, ist Liemann stets bereit, unfähigen Offizieren den Laufpass zu geben. Kemal macht aus seiner antideutschen Einstellung keinen Hehl und sagt dem General ins Gesicht, dass nach seiner Einschätzung Deutschland den Krieg verlieren wird. Kemal irritiert immer wieder damit, wie felsenfest er von der Richtigkeit seiner Ansichten in allen taktischen und strategischen Fragen überzeugt ist. Auch in der Frage, wo die alliierte Landung zu erwarten ist, widerspricht er dem General. Nach einer Weile wird Liemann seinen Ärger über den aufsässigen und respektlosen Kemal überwinden und ihm immer mehr Verantwortung übertragen. Kemals Ansicht zu den Landungen erweist sich als die richtige, aber der General hat seine Divisionen so angeordnet, dass nur eine kleine Anzahl von Männern entlang der Küste verteilt ist und die anderen sind so stationiert, dass sie rasch jeden Einsatzort erreichen, sobald die Absichten des Feinds klar sind. Die alliierten Ablenkungsmanöver täuschen ihn gerade einmal einen Tag lang. Kemal erhält den Befehl über die Reserve und am Morgen des Angriffs erwacht er vom fernen Donner der Schiffskanonen. Er schickt eine Schwadron Kavallerie zur Erkundung aus und erfährt, dass ein kleiner feindlicher Trupp auf eine Anhöhe zuhält, von der aus er die gesamte Halbinsel beherrschen könnte. Da die Sache keinen Aufschub duldet, handelt er auf eigene Faust, etwas, das er oft tut und das ihm immer wieder nachgesehen wird, und zieht mit dem gesamten 57. Regiment und einer Geschützbatterie in die Schlacht. Durch einen glücklichen Zufall ist das 57. Regiment sofort marschbereit, denn für den Tag waren Manöver angesetzt. Und es ist ein Glück für Mustafa Kemal und das Osmanische Reich, dass er die Absichten der Alliierten richtig gedeutet hat. Hätte er die Reserve an die falsche Stelle geführt, so wäre der Feldzug auf Anhieb verloren gewesen. Kemal gibt seinem Regiment Zeit, um nach dem Gewaltmarsch Atem zu schöpfen. Dann schärft er seinen Männern ein, dass sie die schimpflichen Niederlagen der Balkankriege gutzumachen haben. Er tut seinen berühmten Ausspruch: »Ich befehle euch nicht zu kämpfen, ich befehle euch zu sterben. In der Zeit, bis wir gefallen sind, werden andere Einheiten und andere Kommandeure eintreffen und unseren Platz einnehmen.« Kemal legt persönlich Hand an, um die Geschütze in Stellung zu bringen und lenkt die Schlacht aus vorderster Linie. Dass er nicht getroffen wird, ist ein Wunder. Angefeuert von Kemal, beflügelt von der Heiligkeit des Krieges, bringt das 57. Regiment den Vormarsch der Australier tatsächlich zum Stillstand und wird dabei fast vollkommen aufgerieben. Ich bin Philothay. 10. Als ich ungefähr 13 war, geschahen zwei ziemlich merkwürdige Dinge. Das erste war, dass jemand auf den Gedanken kam, ich sollte von jetzt an einen Schleier tragen, weil ich so hübsch war, dass es den Männern in der Stadt den Kopf verdrehte. Damals schlich Ali, der Schneebringer, mir nach und gaffte mich an, wo er doch eigentlich in den Bergen sein Eis holen sollte. Den ganzen Tag über tauchte er vor mir auf, eigentlich gar nicht so viel anders als Ibrahim. Und er sabberte regelrecht. Irgendwie machte das Spaß, aber es war doch auch lästig. Nach einer Weile fingen alle anderen Frauen an und verhüllten sich ebenfalls das Gesicht und wollten zeigen, wie hübsch sie sind. Aber lange hat sich das nicht gehalten. Das Zweite, was damals geschah, das war, dass ganz plötzlich meine erste Blutung kam und ich hatte nicht damit gerechnet und wusste überhaupt nicht, was das war. Und ich hatte fürchterliche Angst und dachte, ich müsste sterben. Zum Glück passierte es im Haus des Aga und Leila Hanum bürstete gerade mein Haar, nachdem ich Iris gekämmt hatte, und Rosula kämmte die Katze Pamuk, und Pamuk schnappte nach ihr vor lauter Begeisterung. Jedenfalls ging ich in das Kämmerchen draußen und musste austreten, und da merkte ich, dass ich blutete. Und ich lief wieder ins Haus und schrie und jammerte und warf mich auf den Fußboden und wälzte mich hin und her und benahm mich überhaupt, als ob die Welt unterginge, bis dann Leila Hanum und Rosula kamen und mich in die Arme nahmen und mich beschwichtigten. Leila sagte: »Wenn euch Blut zwischen den Beinen hervorkommt, dann heißt das nur, dass ihr jetzt alt genug seid und Kinder bekommen könnt. Das kommt jeden Monat ein paar Tage lang und ihr könnt nichts dagegen tun. Also macht kein großes Geschrei, sondern ertragt es einfach. Ihr wollt doch Babys bekommen«, fragte sie. Und Rosula und ich nickten beide, weil wir uns das schön vorstellten, und Leila sagte: »Ich bin oft traurig, weil ich keine Kinder habe.« Und ein Schimmern kam in ihre Augen. Sie zeigte uns, wie man ein Tuch faltet, damit wir nicht den Fußboden verkleckern. So hat sie das gesagt, und das war ja nicht gerade rücksichtsvoll von ihr. Sie fragte: »Und wisst ihr denn, wie man es macht?« Und wir fragten: »Was macht Leila Hanum?« Und sie sagte: »Wie man Babys macht.« Und wir schüttelten beide den Kopf, denn wir hatten keine Ahnung. Dann versuchte Leila es uns zu erklären, und sie war ziemlich durcheinander und verlegen dabei und fasste es in so poetische Worte und schwärmte so sehr, dass wir eigentlich überhaupt nichts verstanden. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis Drosula und ich dahinter kamen, was sie meinte. Und bis dahin haben wir wirklich gedacht, es hätte etwas mit Granatäpfeln und Pflaumen und Gurken zu tun. Und wir haben uns immer gewundert, warum denn diese ganze Geschichte mit dem Obst und Gemüse etwas so Besonderes sein sollte. Karatavuk in Gallipoli. Karatavuk erinnert sich. 4. Jeder Soldat hat einen besonderen Kameraden, der sich von der Masse der anderen abhebt. Wenn dieser Kamerad fällt, findet man nach einer Weile einen anderen, doch trotzdem bleibt am Ende nur einer, an den man sich ganz besonders erinnert. Denn der Tod dieses einen Kameraden hinterlässt eine so tiefe Wunde, dass niemand je seine Stelle einnehmen kann. Ich will von Fikret schreiben. Er stammte aus Pera. Und sein Wahlspruch lautete: Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal. Er war gebaut wie ein Hafenarbeiter. Und das lag daran, dass er als Hafenarbeiter an den Kais von Istanbul gearbeitet hatte. Was nicht heißen soll, dass er besonders groß war. Er war nicht größer als ich. Aber er hatte die breite Brust und die starken Arme und Beine eines Mannes, der gelernt hat, die schwersten Lasten zu heben. Ich habe selbst gesehen, wie stark er war, denn er war derjenige, der die Balken hochhob, wenn wir die Schützengräben abdeckten, und wenn wir in den Feuerpausen die Verwundeten bargen, bewies er Bärenkräfte. Er brachte uns zum Lachen, indem er die Muskeln im Nacken anspannte, bis sie hervortraten, was sehr komisch aussah. Wenn man mit ihm zusammenstieß, war es, als pralle man gegen einen Baum. Fikret war hässlich. Er hatte eine Hakennase wie ein Araber und eine herabhängende Unterlippe. Seine Augen saßen schief im Gesicht. Sein Schnurrbart war wie das ausgefranste Ende einer Stahltrosse, und schon wenige Stunden nach dem Rasieren sprossen überall wieder die Bartstoppeln. Die meiste Zeit stank er wie ein Ziegenbock, genau wie wir alle, aber sein Gestank war durchdringender als alles, was wir anderen auch nach mehreren Tagen heftiger Grabenkämpfe zustande brachten. Das Gute an Fikret war, dass er keinen Hehl aus seiner Einstellung machte. Vom ersten Moment an war er in Schwierigkeiten. Dem Imam sagte er, Gott sei ihm scheißegal. Und es sei ihm auch scheißegal, ob der Krieg heilig sei, für ihn zähle nur, dass er geführt werden müsse. Wir waren alle empört. Der Imam meldete ihn bei den Vorgesetzten und er wurde zur Rechenschaft gezogen, weil er durch dieses Verhalten die Moral seiner Kameraden untergrabe und die Autorität des Staates schwäche. Zur Strafe musste er zusätzliche Arbeiten übernehmen, aber sein einziger Kommentar war, »Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal.« Auf Fikrets Flüche konnte man sich verlassen. Wann immer man ihn fragte, wo man etwas hinlegen solle oder ob er wisse, wo jemand war, lautete seine Auskunft, »Im Arsch deiner Mutter.« Normalerweise hätte jeder, der so etwas sagte, auf der Stelle ein Messer im Bauch, aber bei ihm klang es so nett und freundlich, als wolle er tatsächlich helfen. Und da Soldaten sehr schnell die schlechten Angewohnheiten ihrer Kameraden übernehmen, war der Satz, »Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal«, bald in aller Munde. Es dauerte nicht lange, da antworteten auch die Wohlerzogensten unter uns auf die Frage, wo etwas war mit »Im Arsch deiner Mutter«. Wenn ich nicht aufpasse, rutscht es mir heute noch heraus. Fikret tat gern, als sei er faul und träge. Aber wenn es etwas zu tun gab, ging er sehr systematisch ans Werk. Er arbeitete nicht schnell, aber er brauchte auch keine Pausen. Im Kampf war er immer an meiner Seite und wir behielten einander im Auge. Ich weiß nicht, warum das so war, denn es gab eigentlich keinen Grund für unsere Freundschaft. Wenn ich mich erinnere, begann sie wohl damit, dass er meine Jacke nahm und mir zeigte, wie ich sie entlausen konnte. Bis dahin war ich ihm aus dem Weg gegangen, weil ich die Dinge, die er sagte, abstoßend fand. Aber als ich sah, wie er sich um meine Läuse kümmerte, da dachte ich, er könne doch kein so schlechter Mensch sein. Einmal kam Fikret auf die Idee, wir sollten unsere sämtlichen Läuse lebend sammeln und in Blechdosen tun. Und diese Dosen schleuderten wir dann in die fränkischen Schützengräben. Das war nicht schwer, denn zu jener Zeit lagen unsere Gräben gerade einmal 5 Schritt auseinander. Wir lachten noch darüber, da hörten wir einen Franken brüllen, »He, Abdul!« Und die Dose kam mit Kacke gefüllt zurück. Die Franken nannten uns immer Abdul, was für mich seltsam war, weil es ja mein richtiger Name war und Karatawuk nur mein Spitzname. Und manchmal warfen sie uns Schokolade herüber, die ich noch nie gesehen hätte und die ich sehr mochte. Und wir bedankten uns mit Süßigkeiten und Zigaretten, die viel besser waren als die, die sie hatten. Und manchmal mit Trauben. Wenn wir etwas warfen, riefen wir, »Heidi, Johnny!« Die Franken hatten kleine, runde Scheiben ungesäuerten Brots, die sie Zwieback nannten, und eine Art Fleisch in Dosen, das Corned Beef. Nach einer Weile konnten sie es nicht mehr sehen und warfen es zu uns in die Gräben. Einmal bekam ich so eine Dose an den Kopf und hatte eine große Beule davon. Wir öffneten die Dosen mit unseren Bajonetten, aber schließlich war es uns genauso über, denn in der Hitze schmolz das Fett und kam als eine Art Schleim heraus. Und wir überredeten Leutnant Orhan, dass er ihnen eine Nachricht auf Französisch schrieb, und die banden wir um eine Dose und warfen sie damit zurück. Die Notiz lautete, kein Corned Beef mehr bitte, aber Milch gern. Wir lebten in den Gräben von Bulgur und Oliven und ab und zu einem Stück Brot. Die Franken hatten es besser, denn bei ihnen hatten griechische Händler ihre Buden am Strand aufgebaut und kümmerten sich gar nicht um die Schrapnellsplitter, die ihnen um die Ohren flogen. Zu uns kamen die griechischen Händler nur selten. Und wir hatten ja auch kein Geld, um etwas zu kaufen. Die meisten wären überrascht, wenn sie hörten, dass wir und die Franken uns nicht nur Granaten, sondern auch Geschenke zuwarfen. Es ergab sich ganz von selbst, als wir uns erst einmal besser kannten. Zu Anfang machten wir überhaupt keine Gefangenen. Wir hassten sie und sie hassten uns. Und wir stachen sie einfach mit dem Bajonett ab. Und je mehr Ungläubige wir töteten, desto leichter kamen wir ins Paradies. Aber es kommt ein Zeitpunkt, da hat man vom Morden genug. Es wird einem lästig. Und nach einer Weile sogar widerwärtig. Man blickt dem Feind in die Augen und dann sieht man keinen Ungläubigen mehr. Und der Hass verfliegt. Und außerdem geschah etwas, durch das sich alles änderte. Es war noch ganz zu Anfang des Feldzugs. Nach einem Monat vielleicht. Tagsüber war es schon heiß, aber in den Nächten noch bitterkalt. Wir und die Franken, die sich Australier und Neuseeländer nannten, standen uns gegenüber. Sie waren große, starke Männer und sie hatten sich vom Strand her einen Hügel heraufgekämpft und sich in den Schluchten verschanzt, von wo wir sie nicht herausbekamen. Später kamen wir darauf, dass wir ihnen am meisten schadeten, wenn wir ihnen den Angriff überließen. Sie waren tatsächlich alle außerordentlich groß und entsprechend leicht zu treffen. In ihrer Begeisterung riskierten sie immer wieder zu viel, und wir konnten sie in kleinen Gruppen isolieren und abschlachten. Wir starteten einen Angriff, wie man ihn sich heftiger nicht vorstellen konnte. Mit 40.000 Mann rückten wir im Morgengrauen aus. Wir waren so viele und so dicht gedrängt, dass jede feindliche Kugel gleich mehrere von uns getötet haben muss. Ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, dass eine Gewehrkugel einfach durch einen Körper hindurchgeht. Fikret kämpfte unmittelbar neben mir, ich roch ihn. Die Franken hatten massenhaft Maschinengewehre und mähten uns nieder wie Gras. Bis Mittag waren 10.000 von uns gefallen und ich glaube nicht, dass wir viele Franken erledigt hatten. Der Angriff wurde abgebrochen. Und Fikret und ich krochen in unseren Graben zurück. Am folgenden Mittag war der Gestank der 10.000 Toten in der Sonnenglut schon nicht mehr auszuhalten. Es roch süß und ekelerregend. Und schlimmer war noch, dass wir die Verwundeten nicht bergen konnten. Und sie starben vor Durst und Schmerz und schrien und stöhnten zwischen den Linien. Fikret weinte bei diesen Lauten. Und alle waren wir verzweifelt, denn es gab keinen, der nicht Mitleid in seiner Brust spürte. Wir beteten zu Gott. Mach, dass eine Feuerpause kommt. Am fränkischen Schützengraben wurde eine Rotkreuzfahne gehisst und wir schöpften Hoffnung. Aber sogleich schoss einer von unseren Scharfschützen die Fahne herunter und die Hoffnung schwand. Dann sagte Leutnant Orhan, »Wünscht mir Glück.« Er kletterte aus dem Graben und lief mit erhobenen Händen auf die feindlichen Stellungen zu. Und zugleich hissten wir eilig unsere Fahne mit dem roten Halbmond. Leutnant Orhan war hinüber zu den Franken gegangen und wollte sich dafür entschuldigen, dass wir auf die Rotkreuzfahne geschossen hatten. Mit Bahren kamen wir aus den Gräben und bargen die Verwundeten, arbeiteten Seite an Seite mit den australischen und neuseeländischen Franken. Sie nickten uns zu, blickten baumlang, wie sie waren, zu uns herunter und sagten »Hallo, Abdul«. Es war merkwürdig, so friedlich und fürsorglich neben denen zu arbeiten, die tags zuvor auf uns geschossen hatten. Manche tauschten Abzeichen und Zigaretten mit ihnen. Wir waren übereingekommen, dass die Toten am vierten Tag begraben werden sollten. Und bis dahin war die Luft so erfüllt von dem Gestank, dass es allen den Magen umdrehte. Und nach diesem Begräbnis wurde alles anders zwischen uns und den Australiern und Neuseeländern. Die britischen Franken schickten einen Offizier, der Türkisch und Arabisch sprach. Er hieß Honorable Herbert. Dieser Offizier war der Einzige, der die Arbeiten auf beiden Seiten koordinieren konnte, und so nahmen auch wir Türken Befehle von ihm entgegen, genau wie die australischen und neuseeländischen Franken. Honorable Herbert gab uns Quittungen für das Geld und die anderen Dinge, die sich bei den Toten fanden. Ich will euch von den Toten erzählen. Die Kämpfe dauerten schon einen Monat und bisher hatte niemand die Toten geborgen. Da die Leichname unterschiedlich alt waren, waren sie auch unterschiedlich weit verwest. Einige waren dick und aufgedunsen, einige schwarz und voller Maden. Andere zergingen zu grünlichem Schleim. Wieder andere waren schon so ausgedörrt, dass die Knochen sich durch die Haut bohrten. Viele von ihnen hatten wir in den Schutzwällen und Befestigungen verbaut. Man könnte sagen, sie dienten als Sandsäcke. Zu dem Zeitpunkt stammte der größte Teil der Toten aus unserem Lager. Als wir sie begruben, standen auf beiden Seiten Wachposten mit aufgepflanzten Bajonetten und der größte Mann, den wir finden konnten, hielt die weiße Fahne. Die Franken wählten ebenfalls ihren größten Soldaten. Und so standen sich zwei Hünen mit ihren weißen Fahnen gegenüber und wir hatten auf beiden Seiten mit Fahnen markiert, wie weit man gehen durfte. Ihre Offiziere unterhielten sich mit unseren und ich glaube, sie taten das auf Französisch. Denn auch unser Leutnant kannte diese Sprache. Wir tauschten Zigaretten aus. Und die Franken wollten uns die Hand geben. Also mussten wir uns an diesen seltsamen Brauch gewöhnen.